ist mal wieder Sonntag, wir sind mal wieder da und ich bin, hörst du aus einer kraftlosen Stimme, wie müde ich bin, Jan? Du klingst total müde und du klingst total schlaff. Hallo, hier ist Fest und Flauschig. Ja. The Big Empty ist das Thema heute. Und es ist tatsächlich, das ist jetzt die dritte Sendung, heute ist der 29. Mai. Mhm. Olli trinkt ein Käffchen, ich habe auch ein Käffchen, ich habe ein Schmusi, Ananas-Kokosnuss, ich bin ja ein riesen Ananas-Kokosnuss-Fan. Ananas-Kokosnuss-Schmusi. An der Tanke gekauft oder wo? Nee, ich kaufe die immer, kaufe die bei Rewe. Ach, kann ich ja jetzt ruhig sagen. Bei Rewe. Ich kaufe manchmal bei Rewe ein, aber ich kaufe auch oft bei Edeka. Welchen Supermarkt findest du am besten? Der in der um die Ecke ist. Bei mir ist ein Aldi aufgemacht, da war ich drin, der hat gute Sachen. Aldi mag ich gerne. Zu Aldi habe ich, glaube ich, schon mal in einer alten Sanft- und Sorgfältig-Ausgabe besprochen und auch früher in der Late Line. Zu Aldi gehe ich gar nicht und weiß auch warum nicht. Weil die Asozialen hingehen, da willst du nicht mit dabei sein. Kein Respekt für die eigenen Produkte, die die verkaufen. Wieso? Absolut nicht. Wieso das denn nicht? Wenn du quasi sagst, okay, pass mal auf, Leute, ich stelle ein paar Kartons hin, wisch einem irgendwie am Tag 7-mal feucht durch, weil alle mit ihren schmutzigen Schuhen hier reinkommen und ich reiß die Kartons auf und ihr nehmt euch das dann da raus, bitte. Das ist für mich, ich finde auch Bäckereien total scheiße. Das hat was Kultiges aber auch irgendwie, dass du die Sachen brauchst. Ja. Ne? Lass dir doch eine Vogelspinne über die Hand, wenn du in eine Bananenstaude rumwühlst im Karton und so. Ist doch ganz aufregend. Oh, hast du das gehört, dass in Berlin zwei Bananenspinnen gefangen wurden? Ja. Ich glaube, das war in Berlin. Ja, habe ich irgendwie mitbekommen. Aber da wurde irgendein Supermarkt evakuiert. Das habe ich mitbekommen. Jan, nee, The Big Empty ist das Thema. Das wollen wir kurz mal besprechen. Ich habe heute nämlich gesagt, ich habe nichts mitzuteilen den Leuten. Jetzt sind wir schon mittendrin bei den Vogelspinnen. Das ist schon mal ganz gut. Aber The Big Empty, das Thema der heutigen Sendung, weil ich mich total leer fühle und schon überlegt habe, worüber soll ich heute eigentlich reden? Ich hoffe, du hast ein paar gute Themen mitgebracht heute. Ja, eben. Ich wollte eigentlich gerade weitermachen mit dem Respekt von Einzelhändlern ihren eigenen Produkten gegenüber. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann und was ich wirklich widerwärtig finde in Deutschland. Und sobald du irgendeine Landesgrenze überfährst, egal in welche Richtung in unsere europäischen Nachbarn. Wobei ich in Polen bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn du beim Bäcker ein schönes Stück Kuchen kaufst in Deutschland, wie packt der Bäcker das dann ein? Immer in jedem Bäckerladen in ganz Deutschland auf so ein Pappschälchen, was man nicht mal zum Servieren von Pommes Leuten geben würde, weil das so wabbelig ist, dann legen die da oben drüber so ein Stück Papier und dann wird das Ganze eingewickelt in Papier. Und wer schon mal so versucht hat, über eine Strecke, die weiter ist als 50 Meter, drei Tortenstücke zu transportieren, der weiß, die kommen einfach scheiße an. Das ist total bescheuert. In Frankreich, in Belgien, in Holland werden Torten, Torte ist ja nicht nur ein Geschmacksding, das sieht auch geil aus, wenn eine gute Torte, ein schönes Tortenstück, ist fantastisch. Die packen dir das in den Pappkarton. Sollen die das in der Porzellanschale mitgeben oder was? Ach so. Nein, okay. du kriegst das in der Pappbox, wie sich das gehört. Aber der Deutsche, wenn du so kleine Törtchen in Frankreich kaufst, dann werden die mit so einem kleinen doppelseitigen Tesafilm noch am Boden der Pappbox festgemacht, damit die nicht verrutschen, damit die beim Transport nicht kaputt gehen. Aber der Bäcker in Deutschland, ist das scheißegal, wenn das über die Ladentheke ist, ist das nicht mehr sein Bier. Ja, und das wird so wir sind einfach ein hektisches Volk, wir haben keine Lust, eine Dreiviertelstunde zu warten, bis da irgendwie der Bäcker noch sein Meisterstück gemacht und das so eingepackt hat irgendwie. Nein, du kannst doch nicht eine Torte herstellen und dann eine ganze Arbeitskraft reinbauen und dann ist dir das scheißegal, wie das beim Kunden ankommt. Torte wird nun mal meistens nicht beim Bäcker im Laden gegessen, außer du bist Müllmann oder ein Rentner. Mit Leute, die an diesen Bistrotischen immer stehen. Das sind übrigens die gleichen Leute, die früher im Raucherabteil des IC saßen. Hm. Ich habe mich gefragt, seit es keine Raucherabteile mehr gibt, wo sind die eigentlich? Die fahren nicht mehr einfach. Die stehen vor Krankenhäusern und stehen an diesen Bistrotischchen in diesen Supermarktbäckereien. Und dieser fehlende Respekt der eigenen Arbeit gegenüber, der sich unter anderem darin manifestiert, dass deutsche Bäcker es nicht hinbekommen, ihre eigenen Produkte vernünftig to go zu verpacken. Und ehrlich gesagt auch Scheiß auf Umwelt, wirklich jetzt mal ganz ohne Scheiß. Du kannst doch nicht Kuchenstücke einfach nur mit so einem dünnen Papierchen schützen und dann obendrauf auch noch, damit die Sahne nicht zerdrückt wird, so ein Stück Folie legen. Was für eine Scheiße. So. Haben wir das endlich so auch? Ja. Es ist, weißt du, und da macht nämlich keiner Montagsdemonstrationen gegen sowas. Immer nur gegen irgendwie Ausländer und Flüchtlinge und sowas. Dass Ken Jebsen sich da nicht mal für engagiert. Weißt du, einen kleinen Workshop auf YouTube mit einem Kanal und damit zeigen, wie man ein Stück Torte richtig einpackt, Jan. Dass Leute immer politisch werden wollen, ist mir total ein Rätsel, weil ich könnte so viel Energie in Sachen reinstecken, wo die auch wirklich gut aufgehoben wäre. Ich frage mich sowieso in Deutschland, wenn das so weitergeht, dann haben wir jetzt fange ich schon an, so langsam an. Ich habe ihre Meinung im WDR gesehen und wer das noch nicht mitbekommen hat, da haben wir die letzten zwei Wochen drüber geredet schon, das ist eine Sendung, da dürfen Leute im Fernsehen einfach ihre Meinung sagen, moderiert von Bettina Böttinger. Habe ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen? Noch nie gesehen, ist es gut? Es ist fantastisch. Soll demnächst, ich glaube, einmal die Woche kommen. Ich glaube sogar um 20.15 Uhr. Unglaubliche Sendung. Bettina Böttinger hat ordentlich einen drin schon, weil ich glaube, sie sich selbst dafür schämt, dass sie die Sendung moderieren muss. Und es ist so eine Art Townhall-Meeting mit so entrüsteten Rentnern. Übrigens auch Leute, die vorm Krankenhaus stehen können. Ich glaube, einige haben auch so Sauerstoffgeräte dabei und so Kotbeutel, die so links aus ihren Bäuchen raushängen und so. Und rauchen, glaube ich, auch. Und die Leute werden, ich glaube, die redaktionelle Idee dahinter des WDR war, der WDR ist der Sender, der die Sendung herstellt. Ja. Die Leute müssen da abgeholt werden, wo sie sind. Und das ist auch scheißegal, haben sich die WDR-Redakteure gedacht, dass die Leute nirgendwo hingebracht werden, wenn wir sie abholen. Wir lassen sie einfach da wieder raus, wo sie sind. Wir holen die Leute da ab, wo sie sind und lassen sie auch genau da wieder raus. Weißt du, man macht sich nicht mehr die Mühe, den Menschen Inhalte zu vermitteln, sondern man macht einfach nur eine Sendung, wo die Leute mal sagen dürfen, was sie denken. Und dann sitzen ganz viele vom Fernseher und pflichten nebenbei, was da gesagt wird. Richtig, genau. Richtig. Ne? Mega Quote. Mhm. Und es ist wirklich so, die Leute sagen dann Sachen wie, das gibt's doch, ich hab das Gefühl, die da oben machen, was sie wollen. Die machen doch alle, was sie wollen. Und dann wird erstmal so geraucht. Ich muss kurz hier. Wann läuft die Sendung genau immer? Welchen Tag, weißt du das? Das weiß ich nicht, lief jetzt 3 Tage am Stück vor 2 Wochen im WDR und ich war so beeindruckt von diesem Format. Und ich hoffe, das öffentlich-rechtliche Fernsehen wird sich ein Beispiel daran nehmen und in jedem Lokalsender des öffentlichen, von der ARD, im HR, im BR, muss 2-mal die Woche ihre Meinung, wo die Leute mal ihre Meinung sagen dürfen. Endlich mal so. Und ich frage mich, warum das immer politisch ist. Warum die nicht mal eine Meinung, zum Beispiel zum Thema, warum packen Bäcker Kuchen beschissen ein in Deutschland? Und zwar nur in Deutschland. Da engagiert sich aber niemand für. Das ist vielleicht in anderen Ländern genauso. Hast du jetzt wirklich schon so eine richtige, die hast mal angeguckt, wie es in anderen Ländern ist. In Frankreich, das ist ein schönes Beispiel, die machen das da schön mit der Torte. Aber in Italien und Spanien machen die das da auch nein, gut. Nein, auch. Nein. Ja. In Spanien gibt es nicht so eine Kuchenkultur, also so eine Tortenkultur. Da gibt es mehr so Backwaren, die man Pudding. Auch in Brötchentüten. Ja, ja. Genau. So Puddingschnäckchen, so Eiderbrillen oder so diese Enzheimadas, diese Blätterteiggeschichten. Wegen der Hitze tatsächlich. Aber dafür haben wir ein schönes Schweineohr, das esse ich ja immer gerne. Magst du gerne Schweineohr? Also das heißt, dieses große, kennst du das Schweineohr, Blätterteig meine ich, das ist auch ein Stück Kuchen. Ach so. Schweineohr, kennst du nicht? Doch, kenne ich, aber ich mag nicht so gerne, Pastries, die man im Brötchen die großen 5 Kuchensorten, Jan? Sehr gute Idee. Großen 5 Kuchensorten. Und The Big Empty ist das Thema heute. Ich muss mich entschuldigen, wenn das jetzt in den ersten 10 Minuten schon so ein bisschen wirr ist. Wir sind so ein bisschen... Ich bin einfach total leer. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Ich habe ein wahnsinniges Schlafdefizit gerade und schon einiges gemacht heute, weil ich momentan Schlafstörungen habe gerade. Ganz schlimm. Ich schlafe immer erst um 4 ein, stehe wieder um 7 auf und so. Ich werde alt, keine Ahnung. Das ist alles nicht gut. Nee. Weißt du, soll ich mal eine Regel verraten, was dagegen hilft? Habe ich zu Hause eingeführt mit mir selber. Keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer. Aber ich höre immer Hörspiel vom Schlafen gehen auf dem Handy. Das brauche ich. Nein, der Fehler ist zu denken, dass man das braucht. Einfach mal ausprobieren, nur eine Woche oder sowas. Einfach mal, wenn du das Schlafzimmer betrittst, Handy, alles rausnehmen, was Empfang hat. Ja, und aber draußen aufladen. Das geht. Ich mache das seit 20 Jahren, Jan. Also immer, ich brauche jemanden, der mich voll labert vorm Schlafen gehen. Was war das denn? Aufgestoßen gerade ein bisschen. Das ist doch mein Markenzeichen. Ja, hat ein Mädchen geschrieben, bitte hört auf zu rülpsen vom Mikro. Und die hat das so nett geschrieben, dass ich mir echt ein bisschen geschämt habe, dass wir letztes Mal so ins Mikro gerülpst haben, dass wir es diese Woche nicht machen sollten. Aufstoßen ist aber noch okay, finde ich. Rülpsen ist eine Provokation, da aufstoßen ist menschlich, oder? Aufstoßen ist menschlich. Ich finde, das ist keine Provokation, ganz ehrlich. Ich finde, das ist, weißt du, wir sind jetzt ja Teil der kapitalistischen Welt bei Spotify. So ein kleines bisschen Punk-Attitude. Und wenn es nur ein Rülpser ist ab und zu, um zu zeigen, dass wir im Herzen eigentlich Kommunisten sind und den Kapitalismus verachten. Nee, stimmt aber auch nicht. Ne? Ich war nie Kommunist. Nee, ich habe auch nie den Kapitalismus schlecht geredet. Also das muss man auch dazu sagen. Also. Aber findest du das nicht? Ich denke zum Beispiel, wenn ich jetzt so Spotify-Links poste, so ein bisschen komisch komme ich mir vor, aber das ist doch eigentlich Quatsch. Ich meine, als wäre das jetzt... Wir haben doch auch Radio 1 oder ZDF oder irgendwas anderes immer links gepostet, wenn wir irgendwo was Geiles am Start haben, dann posten wir das doch und dann ist das doch und egal. Und YouTube-Links oder sowas postet man ja auch und da sagt auch keiner, oh Kapitalist, weil ich glaube, die Leute denken, wenn man bei Spotify jetzt ist, dass man dann da hin muss. Und damit kommen wir, das ist ein großes, ein ganz wichtiges Thema. Mich erreichen wahnsinnig viele Beschwerden in den letzten 2 Wochen, dass unsere Raubkopien, also wir haben ja so ein paar Haus- und Hofraubkopierer und bislang bei Radio 1 und bei der ARD wusste man, glaube ich, gar nicht, was man macht, wenn Sachen raubkopiert sind. Die haben, glaube ich, aus Hilflosigkeit nicht reagiert. Und ja, bei Spotify sind die so auf Zack, sobald eine Raubkopie irgendwo draußen ist, wird die sofort gelöscht, egal wo. Die sind total schnell. Die sind halt im Einklang mit dem Internet, die wissen, wie das funktioniert, ne? Die greifen da gleich ein. Und das Problem an der ganzen Sache ist, glaube ich, dass du hast das ja eigentlich klar gemacht, ermächtigt, dass Charles Dickie Dickinson oder wie er heißt, das wieder irgendwie online stellen darf. Jetzt ist das große Problem, dass Spotify das irgendwie blockiert. Aber kann ich auch beides verstehen? Ich war da am Anfang sowieso ein bisschen skeptisch, dass du gesagt hast, ja, das können sich alle anhören. Ich weiß nicht, wie man das regeln kann. Müssten wir mal mit Herrn Spotify telefonieren die nächsten Tage, oder? Ja, aber das Ding ist, ich glaube, organisationsmäßig funktioniert es bei Spotify so. Das ist ja ein internationaler Konzern. Ich glaube, die Chefs sitzen in Schweden, ein großer Teil sitzt aber auch in Amerika und dann gibt es noch einen deutschen Teil. Und wir sind, glaube ich, weil das zum allerersten Mal ist, dass die sich überhaupt einen Inhalt einkaufen, ja, sind wir zum einen Thema für die deutsche Sektion von Spotify, aber auch die amerikanischen Leute und die Schweden haben auch auf irgendwelchen, vor allem auf so juristischen und lizenzgeschichtlichen Angelegenheiten, haben die Einfluss auf das, was wir machen. Und sobald die merken, dass irgendwas von diesem mega big German Deal außerhalb von Spotify stattfindet, machen das einfach, ohne drüber nachzudenken, hauen die das einfach raus. Und ich, pass auf mal, meine These, ja, ich glaube, das ist eine scheiß Idee von Spotify und zwar von den Amerikanern und von den Schweden, das zu machen, weil du kannst doch nicht erwarten, dass jetzt, ich meine, wir sind eine Sendung für Deutschland und allenfalls ein bisschen für Österreich und vielleicht ein kleines bisschen für die Schweiz. Aber vorher haben uns viele Leute auf der ganzen Welt gehört. Und das wird jetzt zum einen den Leuten genommen, weil das aus irgendwelchen Geoblocking-Gründen nicht funktioniert mit diesen ganzen Scheiß-Lizenzen bei Spotify. Ich glaube, die Leute, die können uns unsere Sendung nicht mehr teilen, nicht Leuten zugänglich machen, die nicht bei Spotify sind und die vielleicht neugierig machen auf das, was wir hier machen. Weil wenn ja, weißt du, vorher ja, war das ist doch so. Ist schwierig. Es ist auf eine Art auch eine Werbung, wenn wir irgendwie raubkopiert werden. Solange jetzt nicht irgendein Raubkopierer uns quasi unseren Podcast als seinen eigenen ausgibt und damit Geld verdient, ist das doch erstmal scheißegal. Also ich glaube, wir werden eine Lösung finden in den nächsten Tagen oder Wochen bestimmt nochmal reden mit Spotify. Ja, das dauert. Wir haben ja gesagt, wir grooven uns jetzt langsam ein mit der Sendung. So, ne? Da gibt's noch, wollen wir jetzt mal Musik machen, ganz kurz eine kleine Pause machen? Mit der Musik und den Playlists, auch das ist alles. Ich muss mich nochmal pullern gerade, fällt mir gerade ganz dringend auf. Du hast gerade groß gemacht, du bist eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen und du hast zwei Zigaretten geraucht. Was willst du denn noch alles machen? Kannst du das nicht mal in der Sendung machen? Hier ist ein ganz fantastischer Song von einer Band namens Whipping Boy, uralter Song von 95, We Don't Need Nobody Else. Klassiker, kennt kaum noch einer, liebe ich die Nummer. Dann reden wir hier gleich weiter, wenn ich mich leer gepullert habe. Hier ist Fest und Flauschig, die dritte Sendung. Wir freuen uns auf Sie. Fest und Flauschig ist hier. Wir haben gerade einen Song gehört und ich habe während der Song Die Leute, die sich den Song angeklickt haben jetzt. Ne? Meinst du, hat jemand gemacht tatsächlich oder hören die erst nach der Sendung die Songs? Ich habe gerade mit Henk und Konstantin. Mhm. Henk und Konstantin sind auch zwei neue Personen in unserem Leben, obwohl eigentlich gar keine neuen Personen. Konstantin ist der Sohn von deinem Manager, kann man ruhig mal sagen, ne? Ja, will das er, ist verboten. Wollen wir mal mit ihm darüber reden, vielleicht, ob er das will oder gar nicht. Also, ob er den Kopf schüttelt. Er findet das geil. Okay. Er hat Bock auf Fame. Und Hank ist quasi von meiner Agentur und meinem Verlag, der nimmt normalerweise Hörbücher auf mit berühmten Schauspielern. Genau. Und die beiden sitzen jetzt in der Technik und regeln sich quasi, also machen quasi hier den technischen Teil. Heißt Hank wirklich Hank oder ist das so ein Spitzname? Hank heißt nicht Hank, ne? Hank heißt Hank. Weil waren deine Eltern Hank Williams? Na. Dab, Hank. Hank, auch holländisch, okay. Guck, Hank. Hank hieß ja auch der Maulwurfsfreund von Alfred Jodokus Quack. Der beste Freund. Ach ja. Und wer hat den Titelsong gesungen von Alfred Jodokus Quack? Mhm. Das war es für heute. Es hat mich gefreut. Das hat Hank gesungen? Bis zum nächsten. Nein, das hat Hermann van Veen gesungen. Ja, weiß ich, hat er nicht die ganze Scheiße sich auch ausgedacht? Alfred Jodokus Quack? Mhm. Ich glaube nicht. Der hat, glaube ich, nur einen Song gesungen. Nee, ich glaube, der ganze Mist gerade. Ja, wir haben so rüber. Habt ihr euch unterhalten? Entschuldigung. Ja. Du bist ja Big Empty, das ist aber wirklich bei dir. Ich esse gerade noch ein bisschen, sorry. Da ist ja gar nichts los bei dir heute. Ich bin total leer heute. Also auch akustisch, man versteht dich kaum. Ich hab was im Mund gerade. Worüber habt ihr euch unterhalten, du und Hank? Also wir haben uns darüber unterhalten Folgendes, dass wir haben ja diese Fidi und Bumsi Playlist und es ist bescheuert hin und her zu schalten, das macht eh keiner. Wir machen aber trotzdem Breaks und wir würden gerne Songs hören und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei Spotify auch hauptsächlich um Musik. Also glaube ich. Ich glaube, die haben also auch ein Interesse daran, dass wir irgendwas mit Musik machen. Glaube ich. Hat uns aber auch noch keiner so genau gesagt, aber ich glaube das jetzt einfach mal und ich glaube, das ist in deren Sinne, dass wir was mit Musik machen. Und wenn wir Songs ansagen, sagen. Dann habe ich jetzt mit Henk und Konstantin gerade besprochen, dass die sich aufschreiben, wie der Track heißt. Und dass der dann mit der Sendung einfach in unserer Fidi und Bumsi Playlist erscheint. Immer wenn die Sendung kommt, sind die Songs, die wir in der Sendung ansagen, automatisch in der Playlist. Und man kann sich dann, wenn man möchte, die nachhören. Aber muss man auch nicht machen. Weißt du, dass wir so eine Art, jede Woche haben wir so 7, 8 Songs raus, die du gut findest, die dich die Woche beschäftigt haben und ich mich auch halt. Und dann können die Leute das in der Fidi und Bumsi Playlist, die dann natürlich immer länger wird. Aber ist ja egal, weil es geht. Und dann können sich die Leute die Playlist einfach abonnieren und haben dann jede Woche die neuen Songs und können dann quasi mit uns so gehirnmäßig synchronisieren, weil das ist ja das Tolle an Musik, das ist ja wie so eine Art ja, einige haben Schablone. Einige haben sich schon beschwert, dass du in den letzten 3 Wochen schon 3-mal den gleichen Song oder so gespielt hast. Du musstest dir noch ein paar geile Songs ausdenken. Und was mich ein bisschen stört, ist ja Fidi und Bumsi Playlist, Jan, ne? Dass das so willkürlich zusammengemischt ist. Ich bin ja so ein richtiger Mixtape-Fanatiker. Ich würde gerne die Reihenfolge auch so ein bisschen umändern. Und Olli, Alter, ja, das ist echt so, Quatsch. Ja, aber ich bin da echt zu ver... Also, dann kommt dann Gustav ganz von den absolut Beginnern. Also das war, es ist ganz schön, aber davor war irgendwie ein geiler Song, danach ist ein geiler Song und dann kommt der Song und so. Das ist dann Das ist wie die Sendung. Du weißt am Anfang nicht ganz genau, ob es heute ein guter Tag wird oder eher so ein mittelmäßiger Tag. Ja, ich weiß heute, dass es nicht so ein guter Tag ist. Das weiß ich immer. Also das, da muss man mir nichts zu sagen. Das stimmt. Aber Gustav, ganz weiß, es kann auch mal ein Song drin sein, der einen so ein bisschen raushaut. So ist ja. Das nun mal einfach. Die Leute sollen das ja auch nicht durchhören. Sie sollen es auf Shuffle hören, meinetwegen. Ist doch egal. Na gut. Ist doch egal. Ich habe so viele Sachen eigentlich noch, die ich mit dir besprechen wollte. Sehr gerne. Ich würde heute so wahnsinnig gerne einfach zuhören und dich reden hören. Ich finde deine charismatische Stimme gut und ich finde es gut, wenn du mir heute ein bisschen was erzählst, weil ich echt ein bisschen, the big empty ist heute, inside my head, inside my heart, aber du nicht schläfst, das macht mir aber Sorgen, nicht, dass du eines Tages hier mit irgendwelchen Halluzinationen jetzt eingeliefert wirst, irgendwie in die Geschlossene. Weil das ist momentan echt ein Problem mit den Schlafstörungen, aber das ist ja so eine Sache, jetzt kommen jetzt wieder so Mails, was ich so machen kann dagegen oder so, dann schreiben mir Leute, probier's mal mit Heroin oder so eine Sachen, so eine Tipps und so. Dann sage ich immer so, danke, weil manchmal erzähle ich so von meinem Problem, habe ich auch schon bei Sanft und Sorgfältig gerne mal gemacht. Und dann kriegt man so Tipps, wo man weiß, den nimmt man auf gar keinen Fall an, den Tipp. Also jeden anderen, aber das dann doch nicht so, ne? Obwohl einer hat ich letzte noch, ja. Sag mal. Eine gute Sache habe ich gelernt von jemandem. Ich hatte mal erzählt, dass ich Magenprobleme hatte in irgendeiner Sendung und da meinte einer Ayran mit Selta. Und das habe ich dann probiert. Dann habe ich Ayran mit Selta gemischt, habe das getrunken und dann ging es beim, das räumt den Magen auf. Ayran und Selta zusammengemischt in der richtigen Mischung, 50-50 Mische. Das sprudelt da einmal drumherum. Ich weiß nicht, was da genau passiert, aber danach ist erstmal Ruhe im Magen. Wirklich, ich finde es sensationell. Also mein Tipp an alle Leute, Ayran und Selta mischen und mal so einen halben Liter runterzischen. Danach geht es dem Magen gut. Egal, auch wenn man keine Magenprobleme hat, kann man mal machen, dass der Magen erstmal irgendwie blockiert. Weißt du auch warum? Warum? Weil der Körper nach dieser Mischung Angst hat, dass da noch mehr oben reinkommt und deswegen Der Magen sagt, okay, das reicht jetzt wirklich. It's enough. Okay, alles gleich, halt die Fresse. Weißt du, wenn man ein bisschen strenger ist zu den Kindern, so nach dem Motto. Ja. Weißt du, wenn dir die Kinder auf den Sack gehen. Ja, dann schlag bist du jemand, wir haben geschlagen. Ja. Gewalt ist das, klar. Gewalt als erstes Mittel. Aber wenn das nicht mehr reicht. Dann einschüchtern. Systematischer Psychoterror. Ja. Habe ich doch erzählt. Nee. Sag mal. Diese Geschichte mal von dem schwarzen Mann, die gab es ja wirklich früher. Früher hatte man, als man pädagogisch nicht so eine Ahnung hatte, im Mittelalter eine Puppe gebaut und die neben das Bett gestellt, wenn das Kind nicht geschlafen hat, gesagt, das ist der schwarze Mann und der holt dich, wenn du jetzt nicht sofort schläfst. Und dann sind manche Kinder im Schlaf gestorben. Da hat man gemerkt, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee mit dieser Puppe neben dem Bett und hat es wieder sein gelassen. Das ist wirklich so gewesen früher. Daher gibt es das auch mit dem schwarzen Mann, der kommt und dich holt. Ja, ja, so kleine Fußnote, kleine Randgeschichte mal, eine kleine, ja. Was hast du für pädagogische Tipps, Jan? Worüber wolltest du reden? Nee, ich habe keinen Bock mehr drüber weiterzureden. Ich finde, man muss auch mal ein paar Fäden einfach fallen lassen. Weil ich habe auch noch Sachen, die ich von letzter Woche weiter besprechen muss. Gerne. Zum einen Wohnmobile. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich damit liebäugel. Bist du weitergekommen? Ja, ich habe wahnsinnig viele Tipps bekommen, auch Leute, die mir auf Facebook angeboten haben, in ihrem Wohnwagen zu übernachten. Das ist alles lieb. Dankeschön. Ich möchte mir nichts von euch ausleihen. Ich werde das kriege ich schon selber organisiert. Das mache ich alles übers Management. Das macht das Management für mich. Und so, ey, Bömi, fahr mal bei uns mit in Urlaub im Wohnmobil, dann machen wir Gags zusammen. Du kannst oben im Alkhofen liegen. Und dann du brauchst dich auch nicht anschnallen. Liegst da oben und wir fahren unten. Genau. Dann hast du oben deinen eigenen Teil und so. Lass mal. Mein Kumpel, der fährt den Wagen, das ist ein Kiffer, der raucht dir die ganze Zeit dabei, aber der fährt den Wagen sicher und so. Du bist dabei und wir saufen alle, dann hängen wir rum. Irgendwo in Frankreich und so. 2 Wochen mit fremden Leuten in so einem Wohnmobil. Das klingt doch super. Ein Traum wird wahr. Nee. Ich hab mich nur erkundigt, was es so für Modelle gibt und habe vor allen Dingen letzte Woche ja gesagt, dass ich das schade finde, dass die Welt der Wohnmobile so designmäßig in den 80er Jahren stecken geblieben ist. Und ehrlich gesagt, von dieser These, das Gegenteil hat noch keiner bewiesen bislang. Alle haben irgendwelche Fotos geschickt. Hast du denn eine bessere Variante, wie die aussehen sollen? Die sehen doch so aus, weil die auch so räumlich sein müssen. Die sind halt so viereckige, große Kanten. Da musst du halt Einteilt, ist ja auch okay. Aber man kann es ja ein bisschen bisschen schön machen, so ein kleines bisschen, weißt du, dass man mal so Emoticons irgendwie in die Sitzbezüge einarbeitet. Alles mal ein bisschen aufs Jahr 2016 ziehen, okay, so farblich und sowas. Immer diese gedeckten Holztöne, dieses billige Furnier und so, das ist alles total scheiße. Das sieht einfach alles kacke aus. Also für Ästheten sind Wohnmobile nichts, sowohl von außen nicht als auch von innen nicht. Und ja, also auch so ein Colani-Scheiß, wenn dann Colani irgendwie, weißt du, dann gibt's ja so Avantgarde-Designer, die ab und zu mal ein Wohnmobil neu denken, das will ja auch keiner haben. Ja, aber das ist vielleicht, der Grund ist ja auch, dass es ein bisschen ungemütlich sein soll, weil du ja auch immer unterwegs bist, damit man weiß, nun setz dich nicht zur Ruhe in deinem Wohnmobil, weil es so gemütlich ist, sondern du musst weiterfahren. Mehr als 2 Tage hältst du es hier nicht aus, dann nervt dich das Wohnmobil und so und dann fährst du weiter. Also, ich dachte, das nervt einen an die Umgebung. Man macht doch, man ist, das Wohnmobil muss eben, muss auch der Ort sein, der sichere Hafen, in dem man sich einigermaßen wohlfühlt. Der Rest drumherum ist ja dieses Feindesland. Deswegen hat man ja ein Wohnmobil. Ich bin damals mit meiner Freundin nach Frankreich gefahren, Atlantikküste, und wir sind zelten gewesen. Und nachdem ich das Zelt das erste Mal aufgebaut hatte, habe ich gesagt, wir bleiben jetzt hier die ganzen 3 Wochen, das Zelt nochmal abbauen, das ist die Hölle, und dann doch wieder aufbauen. Hatte ich keine Lust mehr dazu. Und dann habe ich echt irgendwie 2 Wochen auf dem Zeltplatz mit ihr verbracht und es war trotzdem total gut. Also ich finde das dann auch anstrengend. Wenn das Zelt aufgebaut ist, dann bleibt das da auch, finde ich. Also dieser... Ja, das ist ja Zelten, aber das Schöne am Wohnmobil ist ja, du das Zelt, du musst ja quasi nur die Tür zumachen und das Zelt fährt von alleine weg, hat einen Motor dran und so. Ja, das ist ja das Geile. Mein Problem ist, ich bin so nicht so ein Risikotyp. Wenn du irgendwo bist, am schönen Ort, im Urlaub, mit dem Wohnmobil, dann denkst du, ja, das ist voll schön hier, möchte ich bleiben. Und dann denkst du, nee, wir wollen ja noch woanders hinfahren. Dann weißt du auch nicht, ob es da auch so schön ist. Und dann bin ich voll genervt und denke, ich will wieder dahin, wo es so schön war. Deswegen will ich so ungern weg dann. Also wenn ich das irgendwas, glaube ich, ein psychologisches Problem aus deiner Kifferzeit, glaube ich. Also das ist, weißt du, dieses und, dass man sich nicht entscheiden kann und sich nicht festlegen möchte und so. Ja, kann gut sein. Ja, also wenn ich einen schönen Ort gefunden habe im Urlaub, dann muss ich nicht noch einen zweiten finden. Dann reicht mir, dass ich da sein kann und weiß, hier ist es schön. Nee, ich habe jetzt 3 Monate frei, Olli. Ich habe 3 Monate frei. Meine letzte Sendung, Fernsehsendung, war jetzt am Mittwoch haben wir Doppelaufzeichnung gemacht. Ja. Die letzte Ausgabe ist, glaube ich, am nächsten Donnerstag. Da singen wir nur. Wir haben eine Gesangsshow gemacht. Alter, das war das Aufwendigste, was wir jemals gemacht haben. Und ich glaube, du singst die ganze Zeit in der Sendung, oder? Nee, was? Nicht nur ich, also alle. Also wir haben quasi alle Teammitglieder. Mann singt auch wahrscheinlich. Der singt wird auch. Der singt und wer auch, singt noch? Genau. Nee, also Florentin und Ralf und William, alle Mitarbeiter. Und wir haben noch eine Band aus den 90ern eingeladen, aber ich darf nicht verraten, wer. Okay. Jeden Fall singen wir. Jetzt habe ich vor allen Dingen frei. Ich habe 3 Monate frei. Hast du ja nicht, wir müssen ja jede Woche diese Sendung machen. So richtig frei hast du ja nicht, ne? Also ja, aber das ist mehr so eine Art Telefongespräch zwischen 2 guten Freunden. Ja, okay. Also, und was machst du mit der ganzen Zeit? The Big Empty. Komm, lass uns einmal heute. Ja. Hör mal. Hörst du die Vögel im Hintergrund bei mir? Nee. Vögel. Ich habe Tauben im Baum. Tauben im Baum. Ich wohne ja in einem Mietshaus und die Baumkrone, die vor meinem Fenster ist. Ich bin im 3. Stock. Ja. Und da sitzen Tauben, die haben sich da eingenistet und die kacken alles voll. Ratten, die sind laut. Ja, Ratten der Lüfte und die männlichen Tauben, die prügeln sich immer. Was macht man gegen Tauben? Was gibt so eine Art akustischen Taubenschreck? Die kacken wirklich alles voll. Die Fahrräder unten sind schön unterm Baum, sind immer alle komplett vollgekackt. Voll eklig. Und das ist wirklich auch eklig. Gift? Nein. Die sitzen im Baum. Dann machst du Gift auf den Baum. Stirbt der Baum, Tauben weg, hast du Ruhe, kannst du erst rein packen, vor das Haus machen. Oder den Baum umsägen. Ja. Ich bin echt total leer heute, Jan, ne? Ja, lass uns das mal ein bisschen genießen. Wir haben letzte Woche so abgeliefert, vorletzte Woche. Lass mal Spotify so ein bisschen in Schweißausbrüche treiben. So nach dem Motto, jetzt machen sie 3 Sendungen, da kommt nichts mehr dann inhaltlich. Ich habe noch so viel im Petto dafür. Ich habe noch so viel geplant fürs ganze Jahr, ne? Aber lass dich mal verunsichern. Ey, Ernst Volker Staub, Daniela Klette und Burkhard Garweg, möchte ich mal ganz kurz grüßen. Lieben Grüße an Ernst Volker, Daniela und Burkhard. Das sind die 3 RAF-Terroristen, die untergetaucht sind und sich, das kam jetzt raus, in den letzten Jahren mit Supermarktüberfällen über Wasser gehalten haben. Sind immer noch RAF-Terroristen, immer noch in Deutschland, immer noch auf der Flucht. Ich meine, wenn ihr das jetzt hört, Leute, falls ihr einen Spotify Premium-Account habt oder sowas, wovon auszugehen ist, hört doch einfach auf, lasst es doch einfach bleiben. Ist doch okay jetzt langsam. Ist mit der RAF, ne? Ja, also ganz ehrlich. Vor allem auch die Kids, RAF ist einfach total durch und out. Die Kids, gibt's die RAF-Kids, wie bei The Voice Kids? Ja, nee, RAF-Kids. Die Kids erinnern sich nicht mehr an RAF, also für die ist das nichts. Weil manche finden es ja geil, so Retro-Sachen kommen ja immer wieder, aber RAF ist einfach schon, die haben so 1-2 Anläufe verpasst, wo man hätte das Ding nochmal hochjagen können. Es ist so, jetzt ist durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich meine, genau. Wenn die RAF kommen, wenn ihr da seid, Leute, es gibt wirklich genug zu tun gerade, es könnt ihr doch nicht irgendwelchen Fernsehmoderatoren überlassen, sich um Pegida und die AfD zu kümmern, Leute. Alter, wenn ihr noch unterwegs seid und euch einiger... Was macht ihr denn dann eigentlich? Ja, und ist vor allem jetzt noch in die RAF eintreten und dann gesucht werden. Kannst du nicht mal in den Mediamarkt reingehen und kurz mal DVDs kaufen oder was ähnliches machen? Bist du immer auf der Flucht, musst du immer verstecken. RAF ist voll anstrengend. Die sind seit 30 Jahren auf der Flucht und die es kam heraus, dass die Geld, ihr Geld, ihren Lebensunterhalt, anstatt dass sie sich einfach, dass sie einfach untertauchen und irgendwie, wie normale Leute, die untertauchen, als Taxifahrer oder irgendwie sich ein Bütchen aufmachen oder in so einen zwielichtigen Imbiss, der dann über den Namen der Frau läuft und so, machen ja, die einfach immer in der Gefahr. Du lebst ja immer mit der Gefahr, dass du irgendwo erwischt wirst und dann Knast musst. RAF ist wirklich, also für alle Leute, die sich gerade überlegt haben da draußen, vielleicht nochmal in die RAF zu gehen, ich würde es nicht machen. Also jetzt ein kleiner heißer Tipp. Ja, oder ne? Aber ohne Scheiß, aber selbst wenn, wenn es die RAF noch, was machen die denn? Setzen die sich da wesentlich noch zusammen und schreiben irgendwelche Pamphlete? Ich meine, es gibt wirklich da draußen genug die zu tun. Die bumsen vielleicht noch viel. Also vielleicht haben die noch viel Sex, weil es war früher auch so eine Sache bei der RAF, dass sie so offen gelebt haben. Meinst du, dass die RAF... Ich glaube, politisch ist, vielleicht ist der Lifestyle der RAF noch geil, dieser Spirit, der dahinter steckt, aber nicht mehr politisches, sondern so viel so Haschisch rauchen, jeder mit jedem, in so einer WG zusammenwohnen. Ich war in der RAF nur wegen des Sexes und weil ich die Frauen einfach Fotzen nennen durfte. Und zwar ohne, dass sie sich beschwert haben. Ja, die Rose von Andreas Bader, das ist doch bekannt. Andreas Bader hat sehr gerne einfach Frauen einfach die Fotzen genannt. Und das war völlig okay. Auch Gudrun hatte nichts dagegen, weil er das eben nicht aus so einer Also ich war mit 19 in der Antifa ganz kurz mal für ein Jahr. Und da war ich auch eigentlich nur wegen den Girls, weil die waren da nicht so wählerisch. Die haben jeden mal rangelassen. Aber Fotzen durften wir die nicht nennen. Der hat direkt einen Strecksprung in die Fresse gegeben von Kerstin irgendwie. Die schon irgendwie seit acht Jahren Taekwondo macht und einfach derbe krass drauf war. Und Kerstin hatte Dreads und jeder hatte Bock auf sie. Und je nach Verfassung, wie Kerstin gerade drauf war, war dann entweder ein Macho-Schwein oder der Typ war ganz süß, da hat sie ihn reingelassen. Ne? Aber auch ansonsten so, ey, das geht hier gar nicht klar, wie du mit uns hier umgehst. Oder das ist auch fragwürdig gewesen damals. Ohnehin, ich sag mal, dass die menschliche Inkonsequenz selbst in Bereiche durchsickert, wo man sich eigentlich vornimmt, dass man das ideologische Weltbild so geschlossen ist, dass das eigentlich gar keinen Raum für Inkonsequenz lässt, weit gefehlt. Spätestens beim Bumsen wird man dann irgendwann doch schwach. Ja. Ey, Männer sind voll die Schofis, außer die sehen voll süß aus. Ja, aber ich weiß, dass ich behaupte jetzt, es ist wirklich nur eine These. Und ich meine, wenn jetzt hier, also hier Leute, Daniela, Ernst Folger und Burkhard, wenn ihr das hört, ihr könnt ja gerne mal, vielleicht habt ihr Andreas ja noch kennengelernt, ich glaube eher nicht, ich glaube fünfte Generation schon oder so. Aber wenn ihr noch Geschichten kennt von früher, wie der Andi so drauf war, Andi Bader. Du kannst alles bei Stefan aus dem Buch lesen, dann musst du nicht noch die drei Typen. Ich weiß, aber ich glaube, viele Girls haben bei der RAF auch nur mitgemacht wegen Andi, weil der halt so ein krasser Typ war. War der so ein Womanizer? Der war ein totaler Womanizer. Haben sie dem das durchgehen lassen, dass er die Frauen einfach regelmäßig Fotzen genannt hat. Einfach so, just for fun, weil er der Andi war. Weil ich der Andi bin. Ja. Doch, ja, und wollen wir jetzt Musik machen? Kurz mal. Nee. Ich finde, ohne Scheiß, wenn die Typen noch da draußen rumlaufen und noch Supermärkte überfallen und noch Kohle, offenbar ist da noch ein kleiner RAF-Betrieb da draußen. Wo seid ihr denn dann eigentlich? Gibt's, also, sind das dann die, stecken genau, die irgendwie, genau. Bitte eine, stecken wir, die Autos an oder was machen die? Wenn einer sich von der RAF mal melden würde, per Mail bei uns, wäre super. Einfach damit wir wissen, wie der Stand der Dinge ist. Einfach mal schicken. Ja, und was ist geplant? Was macht ihr? Wo versteckt ihr euch? Was ist geplant für die nächsten Jahre? Müssen wir uns Sorgen machen? Ist RAF, braucht ihr ein neues Logo vielleicht? Sollen wir uns das überlegen? Wir haben Kontakt zu Grafikdesignern. Wir können euch ein neues Logo organisieren. Ich habe einen Merchandiser, der macht meine ganzen Shirts, wenn ich auf Tour gehe und so. Der könnte auch für die RAF was machen nebenbei vielleicht. Vielleicht was wissen, das ist ganz entkräftet mal. Oder RAF auch für was anderes steht. Wofür könnte RAF denn sonst stehen? Vielleicht Royal Air Force zum Beispiel. Mhm. Oder man nennt es einfach anders. Vielleicht nennt man es einfach anders. Man muss es, glaube ich, ein kleines bisschen anders nennen, weil Rote Armee-Fraktion, das ist keine Provokation mehr, weil es die Rote Armee ja in diesem Sinne nicht mehr gibt. Man muss es irgendwie anders machen. Womit könnte man heute, es ist schwer, es ist zu kompliziert, das jetzt aufzumachen. Aber es gibt ja offenbar da draußen noch Leute, die, ich sag mal, vielleicht, wenn die RAF auch so ein bisschen in die Bio-Richtung gehen würde, vielleicht auch so ähnlich. Und ich glaube, also von der Militanz her, ich glaube, die weite Teile der Bio-Szene sind, glaube ich, durchsetzt mit alten RAF-Leuten. Ja. Ich glaube, es stimmt sogar. Haben die nicht irgendwie, wenn die aus dem Knast raus waren, immer so Naturkostläden aufgemacht? Ich glaube, ja. Das stimmt tatsächlich, glaube ich. Also ein paar bestimmt. Ja. In der Sternschanze war so eine Tour, da die beiden, wenn ich jetzt dran denke, ich war in so einem Bioladen Anfang der 90er, gab es in der Sternschanze in Hamburg schon einen und das war damals irgendwie cool, weil das damals also noch nicht so hip war und die beiden Typen sahen wirklich aus wie gefährliche Verbrecher und Gangster, aber man ist da gerne reingegangen, weil man sich irgendwie, und ich bin reingegangen in diesen Bioladen mit meiner Mitbewohnerin, weil die hat sich da Sachen gekauft und ich habe nicht ein Produkt gesehen, was ich gerne kaufen wollte da, also im Bioladen. Ich fand das alles scheiße, was es da immer gab und dann ist das jetzt auch noch so ein großer Trend geworden, aber damals bin ich da reingegangen und dachte, ja, hier gibt's nichts, was ich essen möchte im Laden. Also und es riecht auch noch komisch. Und zwar aus den Regalen von den Lebensmitteln und der Typ, der das verkauft, riecht auch komisch. Ja, und das ist wirklich so gewesen. Da gab es auch mal Diskussionen, ja, ich habe letzte Woche hier diese Teebeutel gekauft und die will ich auf den Kompost machen, aber da ist so eine kleine Eisen, oben so ein kleines Eisending, was mache ich denn damit? Das kann ich ja gar nicht kompostieren und so. Und dann haben die darüber diskutiert und dann gesagt, ja, ich werde mal beim Hersteller anrufen von dem Teebeutel, dass die da dieses Eisenstück weglassen und so. Richtig baller, baller alles. Aber vielleicht auch, naja. Okay. Seit wir hier, seit 3 Wochen sind wir jetzt im Kapitalismus und wir haben uns schon so verändert inhaltlich. Wir sind so krasse Anti, weißt du, wir fanden immer viel Scheiße. Nee, aber wir waren früher uns, also dir hing auf jeden Fall der Ruf des Linksliberalen, also eigentlich, was heißt Linksliberalen, das ist schwer. Schon, da ist es, da war es wieder. Mein Magenzell. Ich habe diese Mischung aus Kaffee und Schmusi, ist nicht okay. Und ich habe neue Kaffeebohnen aus Äthiopien. Oh. Um den schwarzen Mann zu unterstützen. Ja, weil der ist zwar kein Bio, ja. Ja, völlig, ist zwar kein Bio-Kaffee, aber ich stand vorm Regal, Äthiopien. Aber stand eindeutig, ist kein Bio-Kaffee. Aber dann hatte ich innerlich einen Konflikt. Wenn ich das jetzt nicht kaufe, hungern Menschen in Äthiopien. Und allein das Wort Äthiopien macht bei mir im Kopf schon so viele Bilder auf. Von so kleinen, dünnen Kindern mit dicken Bäuchen und von Steppe und von Kriegen und sowas. Dann habe ich den Kaffee. Aber kein Biosiegel. Was machst du da? Habe ich Prioritäten gesetzt. Habe ich gesagt, okay, ist mir scheißegal, wenn die da unten biomäßig nicht so weit sind. Wenn das irgendwie mit der Schlacke bewässert wird, die aus dem Textilwerk rauskommt, ist mir egal. Solange die da unten ein bisschen was von meinem Geld haben. Jetzt habe ich äthiopischen Kaffee und weißt du, was drauf stand, wie der schmeckt? Na? Hopfen und Blaubeer. Und ich habe den probiert und er schmeckt nach Hopfen und Blaubeer. Aber wie wissen die denn in Äthiopien, wie Hopfen und Blaubeer schmeckt? Das weiß ich nicht, das weiß der Äthiopier, glaube ich, weiß das nicht, der schwarze Mann. Der rät das einfach und macht dich dann... Nein, das machen die Marketingleute, die sitzen dann wahrscheinlich in Belgien oder sowas, irgendwo okay. Im alten Kolonialland. Was war nochmal die Kolonialmacht von Äthiopien? Frankreich? Ich glaube, ja. Nö, ich glaube, doch, für Frankreich ein bisschen auch. Henk nickt gerade, nee, Henk sagt Holland. Ach, Henk nickt, Italien, was? Italien. Äthiopien war doch nicht Italien. Da klingt das, fängt das so ähnlich an. Italien, Äthiopien. Das ist ja schon fast Äthiopien. Äthiopien. Der Hit damals. Etienne, Äthiopien. Das war doch auch damals. Nee, Äthiopien, warte mal ganz kurz. Ich hab sofort. Kann ich dir noch eine Geschichte erzählen? Ja, ich recherchiere in der Zwischenzeit. Also Libyen war auf jeden Fall italienisch. Das war italienisch kolonialisiert. Komm, Äthiopien habe ich sofort. Äthiopien, da fällt mir gerade diese Geschichte ein, dass Bono. Von U2, hat auf der letzten Tour in irgendeiner Stadt, wollte er mal wieder so eine große Ansage machen und stand vorm Mikro und hat angefangen, die Hände zu klatschen, immer so. Mhm. Und dann soll das Publikum ruhig werden, ist ruhig geworden und er klatscht so in die Hände und sagt, immer wenn ich in die Hände klatsche, stirbt in Afrika ein Mensch. Und er hat aus dem Publikum gebrüllt, hör auf zu klatschen, Alter! Also, und dann gab es einen kurzen Moment, wo alle gelacht haben, so. Und Bono fand das gar nicht so witzig. Ja. Also ich lese mal ganz kurz die Kolonialgeschichte, wenn das okay ist, die Kolonialgeschichte von Äthiopien vor, aus Wikipedia, das wird einigermaßen stimmen. Im Jahr 1931 erließ der Kaiser Haile Selassie die erste Verfassung des Landes. Den kennen wir noch. Italienisch. Mhm. Italienisch. Italienischer Expansionsdruck. Ach nee, das war im Zweiten Weltkrieg. Der Henk wusste das gleich. Der sieht so dumm. Die gar nicht kolonialisiert? Sieht so dumm aus und so verkifft, aber der hat echt viel Ahnung, weißt du, der wusste das gerade mit Italien einfach so. Also Traum, steht wenn man den Henk und den Techniker, ich habe immer Angst, ob der auf die Hebel ankriegt, aber der hat echt was drauf, glaube ich, der weiß ja. Portugal ist was, der Portugiese Pero de Covia erreichte den Hof des Negus. Das ist, klingt sexistisch und gleichzeitig rassistisch, der Hof des Negus, aber ist offenbar irgendein Fluss oder ein Berg oder keine Ahnung. Der Hof des Negus, der Hof. Der ist ein König. Was? Europäische Glücksritter gelangten wiederholt an den Hof des Negus und europäische Kunst war in Äthiopien en vogue. Ihr Vorhaben, das Land zum Katholizismus zu bekehren, scheiterte jedoch. Dann kamen die Italiener, dann kam die Kolonie Eritrea, dann war das ein sozialistisches Land, sozialistische Militärdiktatur von 74 bis 91. dann Spannung mit Eritrea, Kriege und Hunger und also ganz schlimm, ganz schlimm. Wie war ich jetzt drauf gekommen? Über die RAF. Wegen meines Kaffees. Nee, wegen meines Kaffees. Ich hab, also findest du es okay, lieber kein Bio, dafür aber den Menschen in Äthiopien helfen oder andersrum? Nö, lieber Bio so. Und dafür stirbt dann der schwarze Mann in Äthiopien. Du weißt ja gar nicht, wenn du hilfst, wenn du Bio isst, ne? Außer vielleicht irgendjemanden in der großen Bio-Gesellschaft jetzt. Nee, ich finde das gut, wenn du Äthiopien unterstützt. Jan oder? Böhmermann also unterstützt Äthiopien. Mache ich einen Einspieler für die Sendung. Jan Böhmermann unterstützt Äthiopien. Das ist super. Ich würde, vielleicht, wir könnten sogar Spotify bitten, irgendwie in den öffentlich-rechtlichen Sendern Werbespots zu schalten. Jan Böhmermann unterstützt Äthiopien. Einfach nur so. Ja, ich will mir auch noch ein Land aussuchen, was ich unterstützen will. Also ich würde Äthiopien unterstützen. Ich würde nicht so gerne Russland. Hinreisen. Ich würde Russland, doch, ich würde Russland gerne unterstützen. Nein, die, warum? Weil ich dann auf deren, wenn Krieg ist, glaube ich, dass die Russen irgendwie gewinnen werden. Und dann ist man schon mal bei denen auf der Seite. Wirklich. Also ich will mich, ich hab Bock, mich mit Russland ein bisschen mehr anzufreunden, weil ich glaube, dass die echt einfach stark sind und krass sind. Und im Endeffekt ja. ist das dann ganz gut, dass du mit den Gewinnern eines Weltkrieges immer, also gut ja, und damit begrüße ich auch die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes der Bundesrepublik Deutschland hier bei Spotify. Hier ist fest und flauschig. Olli Schulz, der Gérard Depardieu der deutschen Medienlandschaft, hat soeben Kontakt aufgenommen mit dem Klassenfeind vom kurz vorm Ural. Und ist aber, du warst auch schon in Moskau, ne? Du warst anders. Ich war in Moskau, ja. Drüben. War die Hölle. Und war ich bin aus Tokio gekommen. Wir hatten Schulz in der Box gedreht. Und das war der härteste Jetlag, den ich je in meinem Leben hatte. Aus Tokio zurückfliegen, dann nach, also in eine ganz andere Zeitzone. Also es war drei Zeitzonen. Innerhalb von 14 Tagen, in denen ich war. Und Moskau ist eine harte Stadt einfach. Wir standen erstmal die ersten drei Stunden nur im Stau. Da gibt es so eine App auch, wenn du genau weißt, die Straße ist voll, dann gehst du irgendwo Kaffee trinken, weil auf der Straße geht nichts mehr. Und das sind echt mega Staus, die ich da gesehen habe. Und auch, ja, da muss man sich dran gewöhnen, an diese leicht ruppige Art in Moskau. Also habe ich, also so ja, für mich verstanden. Wenn man aus Berlin kommt, ist es doch einigermaßen okay, oder? Da war ein Typ, der wollte mir, ich habe so einer Frau im Einkaufszentrum die Tür aufgehalten und dann kam ihr Mann, das habe ich nicht gesehen, der hat mich dann angeguckt, dass wenn ich gleich in die Fresse hauen will, weil ich ihr die Tür aufgehalten habe, weil er das unfreundlich fand. Das war meine Begrüßung, das war so eine der ersten Situationen. Aber ansonsten war es total toll da. Ich war bei Lenin im Grab, versucht den zu kitzeln, aufzuwecken, hat nicht geklappt. Bin da rumgelaufen, aber auf dem Roten Platz, war total schön. Und deswegen, also ich finde es ganz gut, sich mit Russland anzufreunden. Ich glaube einfach, die haben einfach irgendwie immer am Ende. Du hast doch erst gesagt, was scheiße, jetzt bist du innerhalb deines kleinen Kommentars zu Moskau. Bist ich habe gesagt, das war die Hölle. Weil das lag aber du hast daran, gesagt, die Hölle und jetzt am Ende war es doch ganz schön. Russland war total schön, beeindruckend, aber mein Zustand war, mein seelischer und körperlicher Zustand war einfach nicht in der Lage, Russland oder Moskau so komplett aufzunehmen. Du würdest im Fall eines Krieges, würdest du zu den Russen rübergehen oder was? Ich würde auf alle Fälle erstmal gucken, wie es aussieht und in letzter Sekunde würde ich mich überall so auf die Seite des Gewimmers schlagen. Lieber eins, zwei oder drei. Ja. Ob wir wirklich richtig stehen, seht ihr, wenn das Licht angeht. Du bist wie bei eins, zwei oder drei würdest du im Kriegsfall machen. Du bist wirklich ein Vaterlandsverräter. Ehrlich. Wir würden den nächsten Weltkrieg nicht gewinnen, das ist ganz klar. Also das glaube ich nicht. Wir haben noch nie einen gewonnen. Die Statistik sagt einfach, dass wir den nächsten Weltkrieg... Also die Statistik spricht gegen uns. Ja, deswegen würde ich mich auf alle Fälle für ein anderes Land schon mal interessieren, wenn es einen Weltkrieg gibt. Weißt du, wie bei der Weltmeisterschaft, in der Kriegsstatistik, weil unsere vergangene Statistik so schlecht ist, sind wir im internationalen Kriegsranking weiter unten. Weißt du, wie wenn irgendwie man sich wundert, warum dann irgendwie Brasilien weiter oben ist als Tschechien oder die Belgier auf der Weltrangliste auf Platz 3 stehen oder sowas. Deutschland ist kriegsmäßig, sind wir auf der Weltrangliste eher so im Mittelfeld, würde ich sagen. Josef Hader hat was ganz Tolles geschrieben. Hast du das auch gelesen? Ja. Wo er meinte, über Deutschland im Fußball und Weltmeisterschaft, bei Deutschland ist es immer gleich. Entweder sie gewinnen oder sie haben irgendwie eine Formschwäche, spielen in der Vorrunde sehr schwach, kommen dann irgendwie doch noch ziemlich weit, aber dann wird das ganze Team auseinandergerissen und man startet neu. Und er meint, zum Glück ist es im Weltkrieg nie so gewesen, dass wir das uns nochmal aufgebaut haben, neu gestartet haben, sondern dass wir das nur im Fußball gut können. Also die Mannschaft immer wieder stark machen und so. Das hat er sehr pointiert geschrieben. Hast du es nicht gelesen, ne? Habe ich nicht gelesen. Aber erzähle ich nach der nächsten Musik. Ich würde gerne jetzt was hören von Bots, einfach nur mal kurz, um die drei flüchtigen RAF-Leute zu grüßen. Und zwar 7 Tage lang, einfach so ein altes Kampflied aus der Zeit, ist das ein RAF-Hit gewesen? Nee, aber es war so Leute, die so mit Links sympathisiert haben das auf Partys gern gehört, weil sie dann immer daran gedacht haben, dass viele ihrer Freunde im Untergrund sind. Wir können doch gleich nochmal die großen 5 RAF-Hits, die bei jeder Party gespielt wurden. Nein, wir wollten jetzt eigentlich gerade die großen 5 Backwaren oder Kuchen wollten wir machen. Genau, die 5 großen Sachen, die man beim Bäcker kriegt, gleich nach dem nächsten Song. Die 5 großen Kuchen, die liebsten Kuchen von Andreas Bader und Gudrun Enslin machen wir gleich. So. Herrlich. Und jetzt gibt es erstmal Bots und 7 Tage lang. Das hören wir jetzt und putten das auf unsere Fili und Bumsi Playlist. Und wir sind gleich wieder da mit noch mehr. Ich habe das Gefühl, heute ist nicht Big Empty, heute ist ein bisschen Big Durcheinander irgendwie. Ist doch egal. Also haben wir immer mal gehabt, so eine Sendung. Ne? Und da muss man sich jetzt, also das ist doch völlig okay, oder? Oder ja, was meinst du, Sue? Was sagst du? Sue wickelt, hat sich den Kopf eingewickelt und will einfach, das, die schämt sich total. Nee, alles gut. Ich mach mir noch ein Tässchen Äthiopien Kaffee. Jan Böhmermann unterstützt Äthiopien. Ja. In. Und jetzt kommt. Keine Ahnung. Komm, ich würde sowas. Ich würde so ein Scheißlied in die Playlist, ne? Jetzt sind die Bots. Sieben Tage lang und Bots habe ich ewig nicht mehr gehört. Und das war früher auf den Geburtstagen bei uns. Ich komme ja aus so einem, ich sag mal, im weitesten Sinne sozialdemokratisch bis noch ein kleines bisschen weiter links organisierten Arbeiterfamilienhaushalt. Ja. Oder kleine Leutehaushalt. Und dann haben wir immer Westernhagen und wenn es dann, und dann am Ende kamen Bots und haben sich alle im Kreis aufgestellt, sich wie die Russen, wie die Don-Kosaken oder die Kosaken so umarmt und haben die Beine immer nach oben geschmissen bei was wollen wir trinken. Weißt du? Da, so haben wir früher mal dazu getanzt. Ich als Kind weiß ich das noch. Bei den ganzen 30. Geburtstagen. Meine Damen und Herren, schließen Sie jetzt Ihre Augen. Stellen Sie sich vor, wie Jan Böhmermann zu dem Bots tanzt. Hier ist der Song Sieben Tage. Hallo, hier ist Olli Schulz. Ich bin leer vom Kopf bis Fuß. Und diese, hier ist fest diese und flauschig. Laune schon wieder. Ja. Echt. Ich kann da auch nichts gegen machen. Weißt du was, ich habe mir einfach vorgenommen, nicht mehr so dann irgendwie... Diese Sendung, ne, die soll ja auch wirklich das Innenleben des Künstlers widerspiegeln, so ein bisschen. Haben wir oft hingekriegt, manchmal auch nicht. Aber heute kann ich das einfach nicht retuschieren, dass ich komplett leer bin. Retuschieren sag mal nicht. Naja, du weißt schon, was ich meine. Retuschieren kann man auch sagen. Nee, natürlich kann man sagen. Auch natürlich kann man sagen retuschieren. Kann man sagen, ist aber dann halt falsch. Ja, dann ist das in deiner Welt falsch. In meiner ist das richtig. Bei mir ist sowieso egal, was ich sage. Die Leute fragen mich immer, wo hast du eigentlich sprechen gelernt und so. Also das kriege ich ja voll oft sowieso gehört. Also zu hören. Du, Jan, die großen fünf. Hä? Hast du Bock auf die großen fünf jetzt oder was? Oder ja, also Mittel. Wir haben noch so ein paar andere. Also ich würde echt gerne noch ein paar andere Sachen besprechen, aber. Ja, du mach doch mal, was du besprechen willst. Was hast du denn noch? Ich hab Bock auf dich, Jan. Ich habe hier gerade einen Text gefunden, den ich mal geschrieben habe. Ich wollte mal eine Kolumne machen, Pike aus dem Leben eines Drogenhundes. Den habe ich mal am Flughafen kennengelernt, Pike. Der hat mich mal beschnüffelt, als ich aus Tokio oder Russland wieder gekommen bin. Und habe ich hier den Text gerade. Willst du ihn nachher noch mal hören, bevor wir hier... Kannst du es nicht jetzt mal eben machen, dann kann ich in der Zwischenzeit was anderes machen. Was willst du denn in der Zwischenzeit machen, Jan? Ich habe gerade ein paar interessante Artikel im Internet gefunden, die ich eben kurz lesen könnte. Nee, dann lies sie doch mal laut vor, dann sag mal, was ist denn der heiße Scheiß im Internet? Nee, ich habe ja so ein paar laufende Rechtsstreitigkeiten am, also, und da habe ich immer, finde ich immer ab und zu interessante Meinungen und, also das, ja. Und das ziehst du dir alles rein, zu deinem Fall oder was jetzt gerade? Ja, ich finde das interessant. Ich will dazu nichts in der Sendung. Aber eine Frage, besteht die Gefahr, dass du noch ins Gefängnis kommen kannst, Jan? Mal ganz ehrlich gefragt. Die Gefahr besteht in Deutschland immer, natürlich. Du kannst jederzeit einmal quasi mitten in der Stadt aus Versehen bei einem Autorennen teilgenommen, fünf Fußgänger über den Haufen gefahren und schwuppsiwupps bist du für 3,5 Jahre im Knast. Jetzt in Köln passiert. Der hat einfach nur mit seinen Freunden einfach den städtischen Raum dazu genutzt, die Wagen ein bisschen auszufahren. Der wollte und dann noch hat er gute Zeit haben. Der wollte nur eine gute Zeit haben. Bisschen einen drin gehabt, so klein mit einer Mischung aus Red Bull und hartem Alkohol, schön Hip-Hop-Musik auf den lauten Boxen, das ausgebaute Auto ein bisschen ausfahren wollen auf der Aachener Straße in Köln, bisschen auf, quasi dann an der Ampel aus dem Gleichgewicht gekommen, Radfahrer umgeniedet und schwuppsiwupps wegen fahrlässiger Tötung 3,5 Jahre im Knast jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Wo hat denn das noch was mit Recht und Ordnung zu tun? Füße geblutet, sag ich ja, nur. Am Ende ist Mario Basler wieder schuld. Und 3,5 Jahre Knast. Und wenn du in den Knast kommst, darf ich dich dann besuchen kommen einmal die Woche? Nein. Aber wir müssen einmal die Woche, müssen wir immer freitags um 11 müssen wir eine Standleitung WLAN organisieren. Da könnt ihr dann über das Gefängnistelefon dann machen, die Sendung moderieren. Ja, es gibt sogar Rapper, die haben eine ganze Platte über das Gefängnistelefon eingerappt. Welcher denn? Weiß ich nicht, aber da gibt's ein, zwei. Muss man mal gucken. Die haben das wirklich, also da wurde über das Gefängnis, ja, der Beat lief und die haben dann darüber gerappt. Also das waren, glaube ich, jetzt nicht die stärksten Hits, die sie darauf, also. An dem Tag, an dem es einen Nummer 1 Hit gibt, der über ein Gefängnistelefon eingerappt wurde, würde ich meinen Job an den Nagel hängen und einfach irgendwie mich nur noch um Gartenarbeit kümmern. Weil du denkst, jetzt ist einfach alles möglich. Das lohnt sich jetzt nicht mehr, hier noch irgendwie zu performen. Ja. Ja, ich muss doch eine Sache möchte ich doch ganz kurz noch eben sagen. Ja, sehr gerne. Es geht ja, viele Leute sagen immer, es geht immer, Böhmermann hat dieses komische Schmähgedicht geschrieben. Das Schmähgedicht von Böhmermann. Du hast das gar nicht geschrieben selber, ne? Nein, das zum einen, dann darüber möchte ich mich gar nicht äußern, wer denn der eigentliche Autor des Textes ist, um da niemanden reinzuziehen. I'm not a snitch. Ich bin keine Snitch, ehrlich. Ich bin keine Snitch. Ich snitche, ich rette hier niemanden aus. Ich snitche nicht. Okay. Wenn ich verurteilt werden sollte und in den Knast gehe, dann verrate ich nicht, wer das Gedicht wirklich geschrieben hat. Aber was auch das Ding ist, Du würdest niemandem, guck mal hier, alte Knastsprache. Hab ich früher immer Bud Spencer und Terence Hill gesehen. Du möchtest niemandem eine Lampe bauen. Niemandem eine Lampe bauen. Ich weiß, das denken auch mal viele. Lampe bauen heißt jemand anders verraten. Ich weiß nicht wieso, aber ich kenne den auch so. Ja. Kennt ihr das auch noch draußen, Hank? Und ich will niemandem mal eine Lampe bauen. Hank und Konstantin sind eingenickt. Ja. Was ich mich frage, ob auf eines Tages wir die so sehr vertieft sind ins Zuhören der Sendung, dass die anfangen, sich so in die Augen zu gucken und sich dann so, während wir quasi Sendung aufnehmen, einfach dann sich ineinander verlieben und dann sich angucken und auf einmal guckst du aus dem Fenster bei dir in der Kabine und dann siehst du, wie die da rumknutschen vom Pult. Kannst du dir das vorstellen? Ja, und was ist mit Sue? Die sitzt ja auch noch da. Also sind Sue sitzt daneben und guckt peinlich berührt auf dem Handy rum. Oder weißt du was, dass wir irgendwann so, dass die Sendung so versext wird, dass es einfach alle miteinander treiben, die diese Sendung hören. Also nicht nur hier in der Technik, sondern auch draußen. Das ist genau. Wollen wir nicht echt mal eine Dirty Talk-Sendung machen? Eine Sex-Sendung. Machen wir vielleicht nächste Woche. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen. Nächste Woche Dirty Talk mit Jan und Olli. Warum denn nicht? Denkst du, ich kann das nicht? Du kleine süße Ratte. Du süße Ratte, komm mal, erzähl mir mal deinen nackten Schwanz. Was hast du denn mit der Ratte? pass mal, ich muss noch eine Sache eben kurz sagen. Jetzt hier Gedicht verboten und so. Okay. Es geht überhaupt nicht um das Gedicht. Es geht niemandem, den ich kenne, wir sind ja hier die Absender dieser ganzen Geschichte. Niemand interessiert das fucking Gedicht. Das ist total scheißegal. Die Leute, wenn die das Gedicht hören, sehen viele Leute einfach rot und steigen einfach komplett aus und denken, oh Gott, jetzt hat er aber das Gedicht ist nur Teil einer Nummer. Niemand hat auch nur eine Sekunde daran gedacht, das Gedicht zu veröffentlichen. Darum geht's überhaupt nicht. Das ist total scheißegal. Und das kann man mir verbieten. Das habe ich sowieso nicht vor zu veröffentlichen. Ich will das Gedicht überhaupt nicht veröffentlichen. Es geht um die Nummer und die Nummer muss so, wie sie hergestellt wird, natürlich weiter bestehen dürfen. So. Es geht nicht um das fucking Gedicht. Wen interessiert das scheiß Gedicht? Ja. Also ehrlich. Wer hat denn darüber geredet, dass du das Gedicht jetzt irgendwie nochmal drucken willst oder was? Nein. Das ist so eine Bühne. Weil Leute sagen, Böhmermann, der Typ, der das Gedicht gemacht hat, als ginge es mir darum, mit einem Gedicht, also was ist denn das für ein Verständnis von dem, was ich mache? Das ist, was für eine Beleidigung ist das denn bitte? Das ist irgendwie Olli Schulz. Vielleicht ist es so ein Missverständnis wie bei dir mit dem Bibo-Song. Das wäre auch ironisch gemeint, oder? War das nicht ironisch gemeint? Doch, das war... Was willst du denn jetzt? Natürlich war es ironisch. Es war Witz, es war trotzdem ein guter Song, mal ganz ehrlich. Ja. Das Gedicht hat sich auch gereimt. Aber über den Song, ich musste mich noch nie für den Bibo-Song schämen, oder? Findest du das eine Nummer, die man... Ich habe mich auch noch nie für das Gedicht geschämt. Also ich habe mich dafür geschämt, dass Leute wirklich sagen, guck mal hier, das hat der Böhmermann gemacht, das ist seine Kunst. Der macht Gedichte und darin beleidigt der beleidigt einfach Menschen mit Gedichten. Das hat doch mit Satire nichts mehr zu tun. Weißt du, das ist so die, ich sag mal, ein kleiner Teil der Leute, der Menschen sagt sowas. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Ja. Das ist wirklich, ich sitze doch nicht hier und als hätte irgendjemand, naja. Ich will mich da jetzt nicht wieder reinschrauben. So. Lass mal die großen 5 Kuchensorten machen. Hast du den Trailer jetzt da? Ja, oder ist guck mal, hab ich schon gemacht. Pass auf, ja. Ja, mach mal los. Jetzt geht's ab. Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz. Heute sind es die großen 5 Kuchensorten. Kuchensorten und, also alles, es geht aber auch Teilchen. Teilchen und Kuchen ist beides erlaubt, okay? Auch bei mir auf Platz 5 ist die große Mandarinen-Joghurt-Schnitte. Die mag ich sehr gerne. Mandarinen oben drauf und dann so diesen joghurtartigen Pudding. Den gab's schon immer. Meinst du die Mandarinen, die aus der Dose? Ja, genau. Die Mandarinen aus der Dose. Also keine richtigen Mandarinen. Und dann hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wo diese härtere Mandarinenhülle hin verschwindet? Wie die eigentlich abbekommen? Bevor die in die Dose tun? Ja. Mit Säure. Mandarinen woher weißt du das? Die wird mit Säure vorher, wird es behandelt. Deswegen darf man auch so eine Dose nur einmal im Monat essen, weil sonst, Das ist wirklich wahr, mit einer Salzsäurelösung werden Mandarinen, und zwar werden die meistens in China hergestellt. Es ist kein Spaß. Die Mandarinen werden direkt vor Ort, am Ort der Ernte natürlich, das ist also die meisten der Dosensachen, China ist Weltmarktführer in Sachen Mandarinen, Dosenmandarinen, und die werden wirklich, vor Ort von Maschinen geschält, und die Schale, diese normale, Mandarinen ist so eine weiße, wie bei Orangen auch, diese feste Haut, die wird abgeätzt, und zwar in so einer Ätzstraße, das ist kein Spaß, Mit einer Waschstraße für Mandarinen oder was? Wirklich. Und am Ende, schwimmen diese geschälten Mandarinenteile, diese filetierten Mandarinendinger, die schwimmen dann in so einer Salzsäure-Lösung, werden dann nochmal gewässert und kommen dann in eine gezuckerte Lösung und werden dann in Dosen gepackt. Aber das ist kein Spaß. Die werden mit Salzsäure, werden die vorher behandelt und die kommen alle aus China. Das ist kein Spaß. Jetzt weiß ich, warum ich kaum Behaarung an den Armen habe oder am ganzen Körper, weil bei meiner Oma gab es jede Woche mindestens eine Dose von diesen Mandarinen. Es ist wirklich wahr, die haben wir dauernd gegessen und wir haben kaum, also bei meinem Oma und Opa gab es kaum frisches Obst. Da gab es immer nur so Dosenobst, mal so Birne aus der Dose oder Mandarine aus der Dose. Und, Birne aus der Dose, oh. Kennst du doch noch Birne aus der Dose, oder? Meine Platz 5 auf alle Fälle. Du bist dein Platz 5, Jan, hier, der großen Kuchensorte. Mein Platz 5 ist eine Biskuitrolle. Und zwar, also alles, was ich, also geht nur um selbsthergestellte, also aus meiner Verwandtschaft. Also ich habe eine wahnsinnig große Verwandtschaft. Es wurde sich eigentlich jedes Wochenende immer irgendwo getroffen. Es gab immer irgendwie Kuchen. Und auf Platz 5 ist so eine klassische Biskuitrolle mit Himbeeren und Sahnecreme. Magst du nicht? Nee. Warum nicht? Fand ich immer irgendwie ekelhaft. Weiß ich nicht, ist nicht mein Ding. Und Biskuitteig, also dieser Rührteig, der mit Backpulver schön aufwirft, findest du auch scheiße, oder was? Ja, finde ich so gut. Nee, ist nichts für mich. Okay. Und auf Platz 4 bei dir? Auf Platz 4 ist die Vanilleschnitte, die klassische, mit so richtig Puddingschnitte. In der Mitte ganz viel Pudding und oben ist so ein, und oben und unten abgerundet hier mit so einem Boden, weißt du? Und oben ist der Boden mit Zuckerguss und unten ist einfach der Boden, dieser feste Boden. Und egal, wie du es versuchst mit der Gabel, das Ding fällt auseinander beim ersten Mal, wenn du reinstichst, weil das einfach auch eigentlich nicht zum Essen gemacht ist, sondern zum Angucken, glaube ich. Weißt du, diese Puddingschnitte, kennst du die große? Ja, ich weiß. Mhm. Und wenn du da reinbeißen möchtest, erstmal ist es auch überzogen mit so einer komischen, klebrigen Zuckersache. Wenn du es anfasst, diesen Blätterteig, der Deckel oben, dann hast du immer klebrige Finger. Mhm. Und wenn du da reinbeißt, fallen immer Erdbeeren und Trauben runter und so ein Scheiß. Richtig. Und du hast eigentlich nie, das ist eine totale Mogelpackung. Du denkst eigentlich, das ist viel geiler beim Essen, als es dann hinterher ist, ne? Weil immer irgendwas runterfällt. Und ich finde, das Schönste ist, wenn man wirklich in die Mitte reinbeißt und so Frucht und Blätterteig und Pudding und alles zusammen hat. Das ist ein voller Mundgeschmack. Dass du alles, was alle, also die wichtigen Teile alle auf einmal im Mund hast. Das ist bei der Pudding-Schnitte, da gibt es ja nur diesen Mürbeteig und Pudding, mehr gibt es ja eigentlich nicht. Das ist ja das Gute da dran. Also, okay, auf Platz 4 war das bei mir. Du klingst the big empty heute bei Fest und Flauschig. Du klingst wirklich total lustlos. Ja, ich bin keinen Bock mehr, ne? Ich bin heute nicht so gut drauf. Ist das schlimm? Ich habe hier. Wir können auch früher Schluss machen. Wir müssen nur 45 Minuten machen. Habe ich dir vor der Sendung gesagt, dass wir nur 45 Minuten machen müssen? Und du hast gesagt, nee, wir geben den Leuten mehr. Die brauchen hier ohne Ende Zeug und so. Die müssen wir hier richtig, sonst meckern die alle rum. Die meckern sowieso jetzt schon alle wegen der Technik und so. Ich sag immer, lass die Leute meckern. Die Sendung ist so gut, die kriegen die schon irgendwie zu fassen. Weißt du was? Ganz ehrlich, Jan, jetzt sage ich dir mal eine Sache. Weißt du was? Mir ist es auch scheißegal, ob es auf YouTube läuft oder nicht. Weißt du warum? Weil ich habe früher, als ich ein kleiner Junge war und Musik gesucht habe, eine Platte manchmal 2-3 Wochen gesucht. Und habe ich eine beschissene Aufnahme auf Kassette gehabt von dieser Platte. Und dann habe ich mir diese beschissene Kassette angehört. Der Sound war unerträglich, aber ich wollte unbedingt die Sache hören. Und heute in so einer Gesellschaft, wo alles immer machbar ist und möglich ist, mal eine Sache irgendwie zu suchen oder so, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie ein Unding für viele Leute, dass ich das sage, aber ich finde, ey, wer die Bock hat, die Sendung hat, wird einen Weg finden. Es gibt auch andere Links, die gepostet wurden auf Facebook, habe ich gesehen, wo Leute die Sendung online gestellt haben. Und ja. Es ist so, ich habe früher ewig lange für eine geile CD oder eine Platte oder irgendwie gesucht und habe dafür auch irgendwie, und ich weiß, das muss ja auch heute alles immer schnell zu erhalten sein und so, aber mein Gott, dann ist das halt gerade mal nicht möglich. Ja, aber wollen wir nicht, können wir nicht versuchen, jemanden zu ermutigen, einen kreativen Raubkopierer, kreativer als Darkface, Dickface. Hast du den überhaupt jemals gesehen, diesen Nein, Dickie? Ich weiß nicht, wer das ist. Man weiß ja gar nicht, ob das überhaupt ein guter Mensch ist, ob der überhaupt wirklich, also ob das überhaupt, ob der, ob Na das gut, gut ist. Wenn er, wenn er unsere Sachen hört, kann das kein schlechter Mensch sein. Okay. Was sehr witzig ist auch, dass wir, seit wir diesen Podcast jetzt machen, dass es so Leute gibt, die jetzt erst mitbekommen haben, dass wir das jetzt machen und nicht, dass wir schon seit 3 Jahren die Sendung machen. So Leute, die gesagt haben, toll, dass ihr jetzt so einen informativen Podcast macht. Eure Topics fand ich sehr interessant in den ersten beiden Sendungen. Ich höre wieder rein. Das finde ich ganz süß. Also für die ist das ein Neuland dann so. Ja, aber da siehst du auch, wie viele Leute das Radio schon verloren hat. Das stimmt. Und ich habe wieder versucht, Fernsehen zu gucken gestern. Also Fernsehen hat mich auch verloren. Hast du gestern auch Music Shake gesehen? Nee. Was ist das denn? Bei ProSieben lief gestern Music Shake mit Ray Garvey. Und einen meiner großen Lieblingsmusiker, Ray Garvey. Das habe ich leider verpasst. Kann ich das in der Mediathek nochmal sehen? Ray Garvey geht bei YouTube haben bestimmt Leute Raubkopien reingestellt. Ganz sicher, weil die Sendung so gut ankam. Was hat Ray Garvey da gemacht? Hat er sich moderiert? Ich habe den Modus nicht ganz verstanden, aber Klaas war auch mit dabei. Klausi war auch mit dabei. Der hat auch irgendwie stand da mit Klaas. Wahrscheinlich. Hat Klaas irgendwie seine Finger mit drin oder war das ein Freundschaftsdienst? Keine Ahnung. Klaas war mit dabei. Ja. Hm? ProSieben verpflichtet. Muss man das dann machen? Nein. Ja, wahrscheinlich, ja. Muss das nicht ein paar machen, Sachen musst du machen. Machen. Du musst auch ein paar Sachen machen beim ZDF. Was muss ich denn beim ZDF machen? In den Knast gehen vielleicht für dein Gedicht. Ja, gut. Ich frage mich, weißt du, was ich mich wirklich frage, das ZDF hat ja gesagt, dass sie die Satire, dass sie das Schmähgedicht rausgenommen haben, weil das, mhm. die Nummer raus, weil es nicht den Qualitätsansprüchen des ZDF genügt hat. Ich meine, bin ich denn eigentlich noch, bin ich denen eigentlich noch gut genug? Ich glaube ja. Naja, ich meine, wenn jemand... Die warten erstmal ab, ob du denen noch gut genug bist. Das wird sich im Herbst entscheiden, wenn du wieder mit der Sendung weitermachst vielleicht. Ja, aber die nächste Sendung, die nächste Woche läuft, Alter, ne? Das war wirklich, meine Stimme ist noch total durchgenudelt davon. Mhm. Das, normalerweise, das, was wir gemacht haben, ne, mit der letzten Sendung, ich weiß jetzt nicht genau, wie es gesungen war und so, ist auch eher zweitrangig, weil man sieht mir einfach an, dass ich wie so eine Mischung aus, der Enthusiasmus von, ne, ich sag mal so, der Enthusiasmus von Reinhold Beckmann trifft auf die musikalischen Fähigkeiten von Anna Loos, und die Zurückhaltung von Ina Müller, was musikalische Sachen angeht bei mir. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, das gucke ich mir gerne an. Jan, wir sind immer noch bei den großen fünf Kuchen. Ach so, ich wollte noch ganz kurz, ich frage mich, ob das, weil ich weiß nicht, wenn das ZDF öffentlich gesagt hat, dass ich seinen Qualitätsansprüchen nicht genüge, Gesundheit, ob ich dann überhaupt, bin ich überhaupt noch gut genug für den ZDF? Der Bellut hat doch seine schützenden Affenarme um dich gelegt, oder? Ja. Also nachdem er gesehen hat, dass das wahnsinnig gut kommt fürs ZDF, dass sie das jetzt machen. Keine Ahnung, will ich jetzt auch nichts hier irgendwie, nichts zu sagen. Warte, pass auf, hast du schon Platz 4 gesagt? Wollen wir kurz mal Pause Platz machen? Platz 4 ist bei mir die, was? Kurz einen Song machen. Ich will einmal kurz meinen Platz 4, dann machen wir einen Song. Und zwar ist es Apfelcreme Fraiche, der Apfelcreme Fraiche Kuchen von meiner Mutter. Mit den Äpfeln. Ja, dann zeig mal. Aber gibt es den noch beim Bäcker? Weil es geht auch um Sachen, die es beim Bäcker gibt. Oder jetzt generell um. Nein. Es geht um Kuchen, allgemein um die Lieblingskuchen. Apfelcreme Fraiche Kuchen von meiner Mutter. Und zwar ist das ein Mürbeteig als Boden. Und dann ist dann kommt so eine Creme Fraiche, aufgeschlagene Creme Fraiche Creme. Und obendrauf werden die Äpfel gelegt. Und zwar in Scheiben. Und ganz wichtig ist, dass das sind die sauren Äpfel aus dem Garten meiner Großeltern. Die haben so eine riesengroße Parzelle. Mein Opa ist der ist wahnsinnig, der ist 86 geworden, jetzt im Mai, und der macht immer noch, der steigt immer noch auf die Obstbäume rauf und die haben eine Apfelernte, das haut dich um. Und wirklich. Der stampft diese Äpfel immer noch mit seinen Füßen selber auch? Nein, und der Garten reicht, um die komplette Verwandtschaft, die ist wirklich sehr groß, zu versorgen mit Äpfeln, und die sind leider so sauer, dass man die nur für Kuchen benutzen kann oder für Apfelmus und dann schön mit Zucker und so, da kann man nicht so reinbeißen, das sind Kochäpfel, aber für diesen Kuchen megamäßig, und der Apfelcreme Fraiche-Kuchen von meiner Mutter ist auf Platz 4. So, und jetzt machen wir kurz Musik. Genau, kommt Ryan Adams von seiner ersten Platte. Nicht Brian, sondern Ryan Adams. Summer of 69 hier von Olli Schulz. Nein, Ryan Adams hatte immer sehr darunter zu leiden, dass er nur einen Buchstabe von Brian entfernt. Die erste Platte, Ryan Adams hat sehr viel mittelmäßiges Zeug in seinem Leben veröffentlicht. Aber seine erste Platte, das ist echt ein Knaller. Heartbreaker hieß die Platte. Und war damals, glaube ich, jedes zweite Lied ist ein Trennungslied. Und er war damals mit Winona Ryder zusammen. Und die hat ihm, glaube ich, ziemlich das Herz gebrochen. Ein Song, den ich immer noch sehr, sehr liebe von dieser Platte, heißt Damn Sam, I Love a Woman That Rains. Track 8 von der Heartbreaker von Ryan Adams. Nicht die Live-Version, die Studio-Version bitte. Und so, ne? Und hier ist der Song für euch. Wir sind gleich wieder da mit den Plätzen 1 bis 3 der leckeren Kuchensachen, die man kaufen kann beim Bäcker. Fest und flauschig am Sonntag, den 29. Mai, die dritte Sendung bei Spotify, so langsam, obwohl wir waren eigentlich nie wirklich weg. Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine große Formkurve, keine Formschwankungen festgestellt, Olli. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Nee, aber das Schöne ist ja, dass wir die Sendung schon so lange machen, dass ich auch nie einzelne Sendungen bewerte, sondern es ist ja immer so, manchmal ist das gut, manchmal ist das nicht so gut. Und das ist aber glaubst du, tat uns das gut, dass wir uns abarbeiten konnten am öffentlich-rechtlichen System? Das haben einige geschrieben. Ja, bei Radio 1 und bei der ARD, da war das Spannende, dass ihr quasi euer Umfeld genutzt habt, um euch daran abzuarbeiten. Das Ding ist, das machen wir jetzt halt auch. Mhm. Und wir können uns nach wie vor trotzdem auch weiterhin an der ARD abarbeiten. Warum denn eigentlich nicht? Ja, aber ich will ja auch gar nicht so viel hier irgendwie so Hass-Tiraden oder so. Nein, nicht Hass, wir haben alles gesagt, was wir dazu sagen wollten, oder? Also das stimmt überhaupt nicht. Diese meisten Sachen, die richtig coolen Sachen, sagst du immer erst hinterher, wenn die Sendung vorbei ist. Mit den ganzen Schimpfwörtern drin. Ja, das macht einen so interessant ja auch, dass man nicht alles, viele müssen sich einen Teil denken und so. Wir sind immer noch dabei, die geheimnisvoll bleiben. Wie Kerstin aus der Antifa-Gruppe. Geheimnisvoll bleiben. Mhm. Geheimnisvoll emanzipiert, aber wenn einer süß aussieht, dann ist egal. Ich schaue mir gerade die Fotos an hier von Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Mann, die sind doch alle viel zu alt für so eine RAF-Nummer. Das ist ja vor allem für eine Weglaufe-Scheiße. Ich meine, irgendwann müsst ihr doch nochmal stehen. Du kannst doch nicht, also finde ich eine ganz schreckliche Vorstellung. Ich bin 30 Jahre weggelaufen, weil ich mal so dumm war und mich mit 19 in der RAF irgendwie eingeschrieben habe oder so. Das ist ja echt dumm. Eingeschrieben. Ja, irgendwie muss ich noch nicht bei der RAF ein. Ja, weiß ja nicht, irgendwie hast du eine Ausschluss mit, also Mitgliedsausweis, wenn du bei der AF bist, so selbst gemalt mit so einem Gofi drauf oder so. Ja, ich meine, woher wissen die RAF-Leute untereinander, dass sie Teil der RAF sind und nicht irgendwer von irgendwas? Die haben alle anderen. So einen kleinen Froschstempel, kriegen die auf so ihre F. Ja, oder so eine Tätowierung. Ja, aber würde sowas mit der Generation Facebook heute noch funktionieren? Ich meine, die Leute wären noch viel zu faul, sich Waffen zu organisieren und so. Und so, und im Untergrund geht auch gar nicht, weil man im Untergrund darf man nicht ins Netz gehen und sowas. Da wird man sofort aufgespürt von diesen, vom BKA, die sind ja so wahnsinnig gut mit Internetgeschichten und so. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so einfach möglich. Das ist kein Modell mehr für heute. Ja, RAF ist durch. Haben wir jetzt also ob Platz 3 bis 1 fehlen uns noch, der großen Kuchensorten, Jan, die wir noch machen wollten. Ach so, ja, Entschuldigung. Auf Platz 3 ist bei mir der Frankfurter Kranz. Habe ich schon meine Meinung letzte Sendung zugesagt. Ja. Finde ich eine absolute Unverfrorenheit von dir, dass du da immer noch darauf bestehst, dass das ein Kuchen ist. Und dass du, das finde ich, ich finde, das ist, ach. Frankfurter Kranz ist voll geil, Alter, wirklich. Das ist das Beste. Nee. Ja. Bei mir ist auf Platz 3 ein gutes, saftiges Stück Marmorkuchen. Und zwar ganz wichtig, selbst gemacht und obendrauf, also gerne in so einer Kastenform, mit so einer schönen festen Schokoladenkruste. Das mag ich am allerliebsten. Kann ich noch nie was mit anfangen. Fand ich auch immer, wenn mir einer zum Geburtstag, wenn ich Geburtstag gefeiert habe und die Mutter eines Kindes hat einen Marmorkuchen mitgebracht, dann habe ich mir das gemerkt und das, also Kind das auch spüren lassen dann später irgendwann. Weil ich finde, das ist einfach auch keine, also Marmorkuchen kriegst du eine vorgefertigte Backmischung, das hat nichts mit Backen zu tun, so ein Marmorkuchen. Also. Das ist ja wieder die Olli Schulz-Welt der Backkunst in der Küche, so ein Bullshit. Was für ein Quatsch. Weißt du, Marmorkuchen, also, da nimmst du ein bisschen Marmor. Und Kuchen. Ja. Nein. Ich finde sowieso, ehrlich gesagt, es gab Frauen in meinem Leben, die wollten mich beeindrucken damit, dass sie mir einen Kuchen gebacken haben mit einer Backmischung. Kannst du vergessen. Das kannst du, wirklich, Backmischungen sind wirklich das allerletzte. In den meisten ist Mehl, Trockenei, Milchpulver drin. Das sind alles Zutaten, die man wirklich mit, wenn man 3 Latten am Zaun hat, kann man die alle im Supermarkt kaufen. Das ist alles günstiger. Und Backen ist das einfachste von der Welt. Du hast ein Rezept und du musst einfach nur genau das machen, was da drin steht. Wie heißt diese kleinen Törtchen nochmal, die man sich, womit der... Muffins. Muffins kann auch jeder inzwischen. Also Muffins kriegst du mich auch nicht mehr. Mein Platz zwei ist richtige Backkunst, und zwar die Donauwelle. Eine schöne Donauwelle. Oh, das ist tatsächlich mit Sahne steif und so. Oder mit, genau, oder und auch so Vanilleschicht dazwischen und so. Und das darf nicht so eine trockene, es gibt auch so oft beim Bäcker ist, also ein richtig guter Bäcker, der weiß genau, wie eine Donauwelle auszusehen hat. Eine Donau, also ich meine, wer sonst, wenn ich der Bäcker? Eine Donauwelle oben irgendwie Schoko drauf, also muss mit so... Aber Donauwelle ist auch nicht Donauwelle. Also ich finde zum Beispiel, wenn du merkst, es kommt von so einem Industrieblech und das sind so riesige Massen und du merkst, wenn da zu viel Sahne steif oder Gelatine in der Sahne ist und das dann so wabbelig ist, das ist alles und dann wird es hinterher wahrscheinlich auch wieder genauso verpackt, wie wir am Anfang der Sendung gesagt haben, nämlich mit so die deutsche Verpackung, absoluter Frevel. Auf Platz 2 bei mir ist der Erdbeerkuchen und zwar in allen Varianten. Erdbeerkuchen mit Gelee, also mit diesem Glibberzeug drin, ne? Oder ja, aber in Maßen. Am allerbesten ist, wenn das Gelee nur dafür da ist, die Erdbeeren auf dem Kuchen zu halten, damit die nicht runterfallen oder runterpurzeln. Ja. Ich finde, und gerne auch mit Mandelrand oder mit Mandeln, auch in der Kombination mit Pudding, Biskuitteig, Erdbeeren. Erdbeeren sind sowieso wie Spargel, ist ja noch Spargelzeit. So 2, maximal 3 Wochen kann man noch Spargel und Erdbeeren gut kaufen. Erdbeeren ein bisschen länger. Spargel sollte man dann irgendwann so ab Ende Juni, kannst du auch fast wieder vergessen. Hast du schon genug Spargel gegessen diese Saison? Nee, leider nicht. Ich wollte eigentlich von meinem Alleinetrip ins Disneyland erzählen, diese Sendung. Habe ich völlig vergessen. Ja. Weil ich auf dem Rückweg... Erzähl doch immer deine Nummer 2. Achso, das war meine Nummer 2, Erdbeerkuchen. Nummer 1 kommt jetzt bei dir. Nummer 1 bei mir, also eigentlich der Klassiker, den es aber nirgendwo mehr gab. Also eigentlich der Hermann, das ist mein Lieblingskuchen generell. Dieser Hermann, dieser Pilzteig, den man so weitergeben muss in den 80er Jahren. Sue kennt das vielleicht noch, die ist so meine Generation. Kennst du noch den Hermann, diesen Pilz? Nee? Okay, kennst du nicht, ne? Du, dann ist es bei mir einfach Nummer 1 bei mir, Schwarzwälder Kirsch mag ich echt gerne. Gute Schwarzwälder Kirschtorte. Mm. Da kannst du nichts gegen sagen. Die muss auch, und oben muss diese eine Kirsche muss drauf sein, die da in Alkohol getränkt wurde. Ach so. Ist ein feiner Weg, sich am Sonntag schön einzugeben und einzupicheln. Einfach so 3 Stücke Schwarzwälder Kirschtorte, da bist du auch nicht abgefüllt. Danach darf man nicht mehr Auto fahren. Ja, das habe ich beim Frankfurter Kranz, bei diesem einen Bäcker, habe ich ja neulich schon erzählt. Der ist auch getränkt mit rum. Aber ich finde, ein bisschen Alkohol gehört einen guten Kuchen auch rein, ne? oder? Ja, in meinen nächsten Kuchen hingegen nicht. Der ist mein Platz 1. Und zwar handelt es sich um die Lübecker Marzipantorte. Und zwar richtig mit Haselnusscreme, in mehreren Schichten und mit so einer schönen Marzipandecke. Und ich kann in Köln mal ruhig sagen, in Köln in einem Café, den Namen sage ich jetzt nicht, sonst gehen da alle wieder hin. Namen sage ich nicht, da gibt es eine wahnsinnig leckere Lübecker Marzipantorte mit so einem Schokorand, wo der Bäcker sich, oder der Konditor, muss man ja fast sagen. Bäcker ist sowas wie, ist so, Bäcker kann jeder, Soldat quasi. Und dann gibt es den Konditor, das ist so wie der Generalmajor, der Bäcker. Mal in so militärischen Kategorien. Der kann das noch ein bisschen besser. Und der hat da unten, von dieser Lübecker Torte, da hat er sogar sich die Mühe gemacht, so eine ganz dünne Schokoschicht am unteren Rand, da wo der Boden übergeht in die Decke, so in Wellenform. Und auf diesen getrockneten Boden hat er noch so ganz kleinen, so Pistazienstaub drauf. Und obendrauf natürlich eine Walnuss in so einem Sahne, in so einer Sahnerosette. Eine schön dicke Marzipandecke, richtig. In der Sahnerosette, ja. Walnuss auf der Sahnerosette und dann schön in so eine schöne Marzipandecke eingekuschelt ist der Kuchen. Und da drin Biskuitteig und Haselnuss, Sahnecreme. Und was macht man, wenn man nur Bock hat auf Sahnerosette? Also wenn man den so direkt nicht will. Wenn dann gehst du nach Schöneberg, holst dir ein Tütchen Crystal Meth und hast ein paar schöne Nächte in irgendwelchen umgebauten Eigentumswohnungen da. Hast du schon mal eine Sahnerosette gehabt? Also zu essen nur Sahne? Am Nolli. Ja, ja. Okay. Ja, das regelmäßig. Schön, Olli, dass wir es doch noch geschafft haben heute, was ekelhaft ist mit sexueller Anspielung. Sahnerosette. Ja, ist ja nun mal so. Ich habe mal bei... Was denn? Guckt auf den Gang manchmal. Also wenn man auf den Gang bei jemandem achtet, dann weiß man, ob der gerade eine Sahnerosette hat oder nicht. Aber das ist jetzt alles auch Bullshit. Das waren die großen 5. Den Abspieler lassen wir jetzt mal hier einfließen einfach. Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz. Ich habe gehört, dass es irgendein komisches Zurückspulgeräusch gibt in unserer Sendung. Ja. Da, ich weiß aber nicht genau, woher das kommt. Bauen die das nachträglich ein? Nee, das habe ich mal denen zugeschickt. Also das könnte man auch mal gerne variieren und nochmal ein anderes. Ich hatte noch was anderes geschickt mit Lolo. Wofür ist das denn? Das ist einfach die Pausen, um die Pausen kurz einzu... Also können wir nicht einfach die Pausen leer lassen? Nee, lass das mal. Das ist geil. Das kommt so ein bisschen Radio-Feeling auch. Ich würde noch mal ein anderes Gefühl. Also ich finde auch, das wird ein bisschen überstrapaziert. Ich hatte eigentlich Hank 3, 4 verschiedene Sachen geschickt, aber er hat sich irgendwie eingefahren auf dieses eine Geräusch und das lässt er jetzt immer laufen. Müssen wir noch mal ein bisschen drillen, die Jungs. Das müssen wir machen. Ja, mach du das mal bitte. Ja, du kümmerst dich dafür um die YouTube-Geschichte. Das hast du das alles nämlich angeleitet. Ich will damit. Ja. Ich rufe jetzt dazu auf, hier ganz offiziell, bitte Spotify, die Lizensing-Abteilung von Spotify, möglichst kreativ zu umgehen. Es ist nach wie vor im Sinne der Künstler, also in Ollis und meinem Sinne, dass dieser Podcast hier, obwohl er bei Spotify Premium und Free läuft, wo man den hierüber bekommt auch, dass der auch trotzdem auf mehreren Plattformen auftaucht. Bitte legt euch verschiedene YouTube-Accounts an und verbreitet den in der Welt. Ich halte euch da nicht auf. Ja, aber wenn es nicht wird, dann vielleicht klappt das auch nicht, dann ist das halt ja, ist aber, lass uns, nee, lass nee, uns mal... Du, vielleicht ist das auch einfach so, Jan. Vielleicht muss man nicht die Leute dazu aufrufen. Vielleicht ist das so einfach, dass Spotify das nicht will, dann müssen wir da auch... Benutzt aber bitte auf wenigstens irgendwie einen VPN-Tunnel, und zwar einen guten, nicht einer, der irgendwie die ganzen IP-Adressen weitergibt an die Kriminalbehörden oder so. Also wenn ihr richtig schlimme Sachen im Netz macht, bitte macht das nicht. Aber wenn ihr so Kleinigkeiten im Netz macht, bitte immer schön die IP-Adresse verschlüsseln, wenn es geht. Weil ansonsten kriegt der Post vom Abmahnanwalt. Das muss man denen nicht allzu leicht machen. So, das war ein kleiner Tipp von mir, von eurem Böhmi. Das ist übrigens auch ein Trick, wie man jetzt beispielsweise in Neuseeland deutsches... Ich hatte kein Geld für die Platte. Ne? Ich habe 4 Wochen lang gesucht und musste einfach damit leben, dass ich das nicht hören konnte damals. Das war auch so in meinem Leben. Dann muss man auch mal das akzeptieren, denke ich vielleicht. Nee, aber es gibt ja Schönes im Internet, es gibt ja Möglichkeiten, drumherum zu gehen. Und ich halte es damit Louis C.K., der das, ich glaube, in einer Talkshow mit... Seth Meyers hat das gesagt oder sowas. Mhm. Wenn die Leute nicht Sachen convenient und einfach erhältlich für Geld bekommen, das ist ja so einfach. Ja. Einfach, ganz einfach, am besten ohne sich anzumelden mit irgendwelchen komischen Datenquatsch und registrieren oder sowas. Einfach Sachen verkaufen für 99 Cent. Wenn das System nicht funktioniert und da irgendwelche komischen Rechtsabteilungen zwischenhängen oder irgendwie Universal Music jetzt nur irgendwelche komischen Geld abhaben möchte oder die GEMA oder sowas, wenn das dann am Ende nicht funktioniert, dann suchen sich die Leute das und klauen sich das. Ist einfach nur mal so. Wenn du einen Laden hast, wenn du der einzige Laden bist mit den geilen Platten in der Stadt, aber nur eine Stunde in der Woche aufhast und ansonsten die irgendwie irgendwo anders hinlegst und mit einem Rechtsanwalt telefonierst, dann fangen die Leute an, bei dir einzubrechen und die Platten da rauszuklauen. Ist einfach nur mal so. So ist es nun mal einfach. Wenn du in der Millionenstadt der Einzige bist, der die Sachen anbietet und den Laden nur eine Stunde aufhältst und die Sachen da drin einfach alle dreimal so teuer sind, wie sie in Wirklichkeit sein müssten, dann wirst du einfach irgendwann ausgeraubt. Fertig aus Mickey Maus. Na, komm mal. Ist im Internet nicht anders als in der Wirklichkeit. Ich bin da anders gestrickt. Ich suche seit 20 Jahren die Platte von LWS Leberwohlstand, Just Confused, Punkband gewesen, Mega-Platte, haben nur eine gemacht und ich gebe das Suchen nicht auf. Und weißt du was, das ist so, also vielleicht auch eine andere Mentalität. Okay, vielleicht ein schlechter Vergleich. Ja, vielleicht, jetzt kriegst du wahrscheinlich genau wie früher, obwohl, werden uns Leute noch Sachen zuschicken, wie früher bei Radio 1 und wenn bei jemand ARD? Die Punk-Platte, ich glaube aus Hannover kam die, LWS Leberwohlstand, halb Englisch, halb Deutsch, die Texte, wahnsinnig gute Punk-Platte, Just Confused, habe ich damals rauf und runter gehört, habe bis jetzt nicht die Platte gefunden, nur die Kassette. Falls die einer zu Hause hat und die loswerden will, kann er sich gerne melden bei mir. Ja? Okay. So, jetzt habe ich dich auch mit angesteckt mit meiner Müdigkeit. Ich werde jetzt langsam wach, die Sendung ist vorbei. Hat mir total viel Spaß gemacht, war eine launige Sendung. Ich bin selber schuld, ein bisschen mit dran, ne, wahrscheinlich. Tut mir schrecklich Big leid. Empty heute. Oh. Aber du hast das gut gemacht und weißt du was, du ziehst einen auch mal mit durch. Das hast du schon ein paar Mal gemacht und irgendwann, ne, ziehe ich dich wieder mit durch, Jan. Sag mal, ich wollte eigentlich noch ich bin alleine ins Disneyland gefahren für 3 Tage. Aber warum denn alleine? Ja, weil da fährt man nicht so auf als Pädophiler. Das ist ein kleiner Spaß. Das war ein kleiner Spaß. Und hast du da übernachtet auch? Ja, natürlich. Aha. In It's a Small World habe ich übernachtet. Bin einfach sitzen geblieben und habe gewartet, bis der Park schließt. Und bin dann nachts in dieser... Nein, ich war 3 Tage im Disneyland, habe da 2 Nächte übernachtet im Disneyland Hotel, war alleine da, habe einen Blick morgens gehabt auf den Park. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Bin da rumgelaufen und hab mir einfach alles angeguckt, weil ich war das letzte Mal vor 20 Jahren da. Hast du dich auch mit der Mickey Maus fotografieren lassen? Natürlich, ich habe morgens ein Frühstück bestellt mit Mickey Maus. Ich war ganz allein am Tisch und dann kam Mickey Maus dazu und sich dazugesetzt. Das war sehr, sehr traurig. Es war so traurig, ich habe nicht mal ein Selfie gemacht, weil es war so unangenehm. Hast du Mickey Maus noch abgeschleppt abends im Hotel? Nee. Ja, ich habe aber ich habe das Licht gelöscht, war ganz dunkel und ich weiß bis heute nicht, ob es ein männlich oder eine weibliche Mickey Maus war in der Mickey Maus drin. Ist so ein bisschen ich habe auch wirklich die Person, die da drin war, gebeten, das Kostüm anzulassen und nur hinten diese Klappe mit den beiden Knöpfen aufzumachen. Nee, ich war wirklich im Disneyland 3 Tage lang und zwar allein. Das war ganz toll. Und ich bin auf dem Weg, ich bin mit dem Auto gefahren. Ich hab gedacht, ich bin einfach mal losgefahren mit dem Auto, wollte mal wieder raus und so. Bin dann nach Frankreich gefahren, Richtung Westen. Ist das riesengroß? Wie groß ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Riesengroß. So groß wie Neukölln? Ich würde sagen, es ist so groß wie Neukölln, Kreuzberg zusammen. Also riesengroß. Und das ist, ich weiß nicht, ob du schon mal im Phantasialand warst in Köln. Ja. Im Freizeitpark. Das ist so ein Freizeitpark, wo du dann irgendwie den Mitarbeitereingang siehst, da ist irgendwie blättert die Farbe ab und dann ist irgendwie ein Scheißehaufen irgendwie in der Ecke oder so. Also ist ein schöner Freizeitpark, aber es ist alles so ein bisschen auf Deutsch und ist ja auch nachgemacht und nachempfunden dem amerikanischen Disneyland. Und das Euro Disney ist, glaube ich, immer noch defizitär, macht also miese seit Jahrzehnten. Aber du gehst da rein und das ist wirklich eine andere Welt. Du bist wirklich wie in einem Disney-Film. Das heißt, der Grad der Reizüberflutung ist kaum auszuhalten. Du wirst berieselt von irgendwelcher komischen Musik. Ich habe wirklich in einem Disneyland-Hotel übernachtet, was direkt am Parkeingang ist. Also die Leute gehen quasi morgens unter deinem Hotel durch in den Park rein. So sehr, so nah bist du da dran. Und ich habe aus meinem Zimmer auf dieses Disney-Schloss geguckt. Ja. Und jeden fucking Abend ist um 22.30 Uhr Feuerwerk. Jeden Abend. Und zwar nicht ein kleines Feuerwerk, sondern ein riesiges Feuerwerk. Und einmal war sogar so eine Lampenparade, die ich aus meinem Fenster mir angeguckt habe. Das ist wirklich irre, irre, irre. Und das ist alles so geil gemacht und so wirklich, die haben sich so Mühe gegeben, damit das geil aussieht. Das ist wirklich beeindruckend, aber du hältst es da nicht aus. Ich habe danach angefangen, Valium zu schlucken für 2 Tage, weil ich runterkommen musste. Das war wirklich so, du bist so reizüberflutet, kommst du da raus. Aber was ich sagen wollte, warum ich da eigentlich drauf gekommen bin gerade, ich mache ab und zu mal Autotouren. Und ich weiß nicht, wenn du Autotouren machst, fährst du manchmal nach Brandenburg aufs Land oder sowas? Ja, klar. Ich habe mir den ganzen Osten schon angeguckt. Ich liebe es. Das ist mal richtig schön alleine. Ich wahnsinnig gerne. Ja. Und selbst wenn man unter Menschen ist man alleine in Brandenburg. Also in Frankfurt an der Oder, selbst wenn du da unter ganz vielen Leuten bist, du hast immer das Gefühl, dass du intellektuell, menschlich, und so aus humanitären Gesichtspunkten bist du immer alleine. Du bist immer, man connectet nicht so mit den Menschen. Frankfurt an der Oder, mega geil, wieder, weißt du, irgendwie Ausländer durch Frankfurt an der Oder gejagt und die Meldung war unter dem Applaus von Passanten. Waren die irgendwelche, es ist wirklich, ey, irgendwie Frankfurt, ich meine, du bist immer das zweite Wahl Frankfurt, aber du tust auch nichts dafür, mal eines Tages auf Platz 1 zu kommen, ehrlich. Haben sie also abgefunden mit dem kleinen Underground-Platz vielleicht. Ne? Ja, auf jeden Fall bin ich, wenn ich meine Autotour mache, ich fahre gerne Richtung Westen, und zwar dann so Luxemburg, und man landet dann ja unweigerlich in einer Region, wo in jedem Dorf so ein amerikanischer Panzer auf dem Sockel steht, weil das irgendeine wichtige Schlacht im Zweiten oder im Ersten Weltkrieg war. Und ich bin dann tatsächlich aus Versehen durch Belgien, den südöstlichen Teil von Belgien gefahren, und war auf einmal kurz vor Sedan. Weißt du, der berühmten, ja, Schlacht von Sedan oder Verdun. Also diese ganzen schlimme Erste Weltkriegsschlachten, die eingebunkert sich dafür mehrere Monate lang gegenseitig totgeschossen haben. Und ich bin dann ausgestiegen bin dann runtergefahren von der Autobahn, auch um Maut zu sparen in Frankreich, und bin dann über diese Schlachtfelder da gibt's so Gedenkstätten, und das ist heute, da siehst du diese so wirklich riesige Wiesen. Das sieht aus wie das Hobbitland oder wie das Teletubbyland. Alles so grasüberwachsen, alles so zugewachsene, mit Gras zugewachsene Bombentrichter. Sieht eigentlich ganz schön aus. Also muss man sagen, Krieg war bestimmt grausam vor 90 Jahren, aber 100 Jahren fast. Aber der Style, den die gefahren haben, war cool, oder? Nee, aber heute, 100 Jahre später, sehen diese Schlachtfelder wirklich, wirklich schön aus. Da denkst du gleich, läuft da irgendwie ein Hobbit. Was ist das? Das ist unsere Abschiedsmusik, ja. Die kommt dann immer irgendwann. Erzähl nochmal weiter schnell. Ach so. Naja, ich erzähle nächste Woche vom Euro-Disney, was ich da alles erlebt habe. Und auch, was ich auf den Schlachtfeldern und wie diese alten Mahnmale verrotten. An den Ersten Weltkrieg erinnert sich keiner mehr. Der Erste Weltkrieg ist das, was Frankfurt an der Oder für die beiden Frankfurts ist. Der vernachlässigte Krieg. Alle Leute finden den Zweiten Weltkrieg geil und denken daran oft. Nächste Woche die große Retro-Sendung über den Zweiten Weltkrieg. Die großen fünf Weltkriege. Ja. Definiert von Böhmermann und Schulz. Das war Fest und Flauschig für diese Woche. Jan, es war mir eine große Freude mit dir. Ja, danke schön. Wie lange haben wir denn heute aufgenommen? Ewig lange. Wirklich? Ja. Da hier, der weiße Rauchsteig auf die Papstwahl ist getroffen. Also wir haben genug gemacht für heute. Ja. Sue ist eingeschlafen und Konstantin und Henk knutschen schon. Genau. Also heute geht keiner ungefickt hier aus dem Raum. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Nächste Woche heißt es wieder Fest und Flauschig, Folge 4. Ich freue mich. Erinnere mich bitte daran, über Euro Disney zu reden. Und Dirty Talk wollen wir auch machen. Und ich möchte noch über die Schlachtfelder des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Ja, das passt doch. Dirty Talk und Weltkrieg, das passt immer gut zusammen. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Nächste Woche. Gerne. Dirty Talk und Weltkrieg. Und in der Zwischenzeit werden wir mal mit Spotify. Ich habe versucht, die mal zu erreichen. Ja, das machst du alles. Ich habe eine Telefonnummer von denen. Da soll ich mal anrufen wegen dieser Lizenzgeschichten. Wir rollen Spotify von unten auf, Leute. Alles klar. Tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.